Buntes Trier, nicht mit mir, 444. Am 1. August habe ich in der ältesten Stadt Deutschlands auf die Straße geschissen, denn jedes Jahr verputze ich über 3000 Jägerschnitzel. Das bedeutet, mein Popo nimmt Überhand. Dagegen kann ich nichts machen. In Trier nimmt die NPD diesen Haufen Scheiße ins Programm auf, denn der typische NPD-Wähler hat auch nur Scheiße im Kopf. Der nationale Widerstand setzt alles daran, Trier zu einer neuen Hochburg des NPD-Irrsinns zu machen. Jetzt sind alle gefragt. In Trier wird die NPD gegen Kant auf die Straße gehen. Volksgenossen, wir treffen uns zum Arschwitten in Trier West. Keine faulen Ausreden. Ich zähle auf euch. Und jetzt habe ich schon wieder Kohlendampf, denn ich brauche über 20 Milliarden Kalorien am Tag. Hier ist der einzige Fachpodcast von Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Andy Kass mit der Julians-Ausgabe, Folge Nummer 60. Er bekommt heute keine Ansage, Dennis Mohrhardt. Hallo! Und er fragt sich, warum, Cornelis Carter. Hallo! Und ich heiße Renke Brun und gebe euch heute folgende Weisheit mit auf den Weg. Wer den Kreuzer nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Hallo! Ich war schon wieder gar nicht im Flugmodus. Ja, meine Remote hat sich verabschiedet. Jetzt ist sie wieder da. Deine geht die ganze Zeit schon. Meine Batterie war leer. Gut, dass sie nicht benutzt. Batterien leer, da habe ich doch auch eine Erinnerung. Ja, es tut mir leid, dass ich diese Batterien habe und sie nicht aufgeladen habe vorher. So. So, es ist Folge 60. Schrei doch nicht so. Das ist eine Jubiläumsaufgabe, Ausgabe. Ja, das stimmt. Und was gibt's noch zu erzählen? Nix. Ja, das war's eigentlich, ne? Mehr ja. Themen haben wir auch gar nicht. Tschüss. Es ist scheiße warm. Ist wirklich warm. Ist bei dir eigentlich auch warm, Cornelis? Wie ist das Wetter eigentlich in Göttingen? Ja. Es hat, glaube ich, geregnet und ist nicht mehr so warm. 19 Grad, sagt mein digitales Gerät. Boah, das ist also ja. Also eigentlich ist es ganz schön gerade. Ja, bei uns also. Bei uns ist gerade abgekühlt ein bisschen. Ja, es war ein bisschen windig jetzt, aber immer noch 28 Grad. Wow. Ja, um 10 soll es kurz regnen. Ah ja. Da hoffen wir mal drauf. Mhm. Aber morgen wird es auch wieder nicht ganz so warm wie heute, aber immer noch so 27 ja. Grad oder so. Ach ja. Ja. Ja, Männer, die über das Wetter reden. Boah, Freitag soll es 38 Grad werden, sehe ich ja. Ja, Alter. Ja, ja, ja, ja. Was machen wir denn da? Also ich habe frei. Ja, ja, ich muss halt, ja, ich muss in dem Sinne. Könnte nach Lüneburg fahren, zu seiner Familie, so wie ich es tun muss. Da ist es aber nur 22 Grad warm. Nach Lüneburg? Ja. Ist da nicht auch eine Irrenanstalt in Lüneburg? Das weiß ich nicht. Nee, das ist das Oberverwaltungsgericht. Achso. Also ähnlich. Ja. Ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Ich hab noch keinen Plan. Was ist da eigentlich los? Wir könnten halt erstens drüber anfangen, über, was habe ich denn eingetragen ins Trello als erstes? Serverfuck abstehen. Ja. Weinen und so, ein bisschen weinen. Ich muss mich entschuldigen. Ich und Mitleid betteln. Ich hab den Server kaputt gemacht. Also ganz genau habe ich... Ah, das stimmt ja so nicht. Also ich habe der bisherige Anycast-Server, auf dem noch zwei weitere Podcasts liefen und meine ganzen WordPress-Installationen. Das war so eine Hetzner-Kiste, relativ billig geschossen, mit einem RAID 1. RAID 1 ist so ein so ein Synchronisationskonzept, so Ausfallsicherheit. Man hat halt zwei Festplatten, beide gleich groß, auf beiden ist derselbe Inhalt, das heißt, wenn eine ausfällt, kann die andere weitermachen, man kann quasi die andere kaputt austauschen, eine neue reinpacken, die Daten werden synchronisiert, alles super. Prinzipiell alles geil, wenn mir nicht aufgefallen wäre, dass eine Festplatte sich schon bereits vor einem Jahr verabschiedet hat. Oh Gott. Verabschiedet im Sinne von, Sie hat einfach nicht mehr synchronisiert, wieder war erreichbar, hatte aber irgendwo einen Knackser und dementsprechend hat sie nicht mehr synchronisiert seit einem Jahr. Die zweite Festplatte hatte einen mechanischen Defekt, wie es so schön heißt. Sie ist eigentlich explodiert. Dementsprechend waren damit alle Daten jünger als ein Jahr in Rauch, haben sie in Rauch aufgelöst. Das ist jetzt der schmerzliche Part. Jetzt kommt der qualvolle Part. Er hatte keine Backups. Ja, genau, den Gesuchsausdruck habe ich auch gemacht, Renke. Ja. Ja, ich versuche hier nur gerade, ich muss hier gerade, zwischendurch, ist es egal. Ja. Ja. Aber das ist ja nicht, sondern man hat dir beim Support mitgeteilt folgendes, was? Dass die Festplatte, dass die explodiert ist. Also nicht explodiert. Man musste wohl die Einzelteile aus dem Gehäuse einsammeln, genau. Einsammeln, ja. So, also die hat wohl ordentlich eins drauf bekommen, die Festplatte. Das ist schon nicht schlecht. So. Das war halt so eine Billo, also meine Idee war halt schon ewig da wegzuziehen, aber ich hab's nie gemacht und jetzt rächt es sich halt. Weil mein neuer Server, der ist halt ordentlich, der hat halt SATA Enterprise, ordentlichen ECC-RAM, das ist der RAM, der Freakshow-Hörer, der Geneigte, wird sich erinnern, das ist der, der auch für ZFS geeignet ist. Und also schön Luxus-High-End, geil, halt, aber da waren halt auch nicht die Daten drauf. Dementsprechend waren wir jetzt eine Woche offline. Anycast ist wieder online, bis auf ein paar Folgen, die sind weg. Im Sinne von weg. Wir haben da tatsächlich keine Aufzeichnung, also auch kein Rohmaterial mehr, weil das waren diese Weihnachtsfolgen, die jeder von sich selber aus vermutlich vom Handy meistens ausgeladen hat. Und die sind weg. Also, deswegen gibt es jetzt einen kleinen Höreraufruf, Hörerinnenaufruf. Falls jetzt zufällig noch die Weihnachtsfolgen aus dem letzten. Und Achtung, wir wollen, es ist ein Aufruf, wir wollen keinen Auswurf. Das verwechselt man leicht. Und mir ist egal, welches Format, schickt sie mir am besten. info@anycast, N-I-K-S-T. Schickt mir, weil alles, was irgendwie da ist, ist super. Vielleicht hat jemand zufällig die noch irgendwo auf der Festplatte rumliegen. Es geht tatsächlich um die Weihnachtsfolgen. Die wären super, wenn wir die noch wiederherstellen könnten. Also vom letzten Jahr, die Dezemberfolgen. Genau, Adventstagen. Genau, unsere vier. Und darunter auch die legendäre Wir rufen Dennis in Polen an Nummer. Stimmt, die gab es ja auch mal. Genau. Ja, wir haben auch zur Rettung noch eine extra Benefiz-E-Mail-Adresse eingerichtet, an die ihr auch schreiben könnt. Das ist costaconcordia@nik.st. Genau. Malweise auch Hindenburg oder sag doch mal, irgendwie schnell noch irgendwas untergegangen ist. Titanic. Nee, schon so ein bisschen, zumindest, entweder militärisch oder mit Hakenkreuz oder halt lustige Italiener. Mit Hakenkreuz. Ich hätte jetzt sonst noch MH370 gesagt, aber das verbreitet alles das nicht. Ja, doch, das schon, okay. Geht auch, ja. Ja. Ja. Ja, prinzipiell. Oder krim@nik.st. Ja, das richten wir nachher noch ein, machen genau. Wir noch. Krim ist auch gut. Ja. Was einzige, was jetzt noch die Tage jetzt oft online gehen wird, ist noch unser Dschungel-Podcast und die Bahnhelden, die kommen spätestens morgen wieder online, also dem Mittwoch. Ja, Dschungel-Podcast haben wir auch schon 2 Folgen aufgenommen. Genau, die kommen dann morgen oder heute Abend noch. Für die Live-Hörer. Ja. Für die zeitsouveränen Hörer, sie sind bereits online. Reden wir nicht drüber. Genau. Aha, so. Na, wir können Sie ja gleich nochmal erwähnen. Wir haben ja Zeit heute. Ja, genau, wir haben Zeit. Insofern haben wir das war jetzt aber alles der verflixte Juli, oder? Es war ja im August. Nee, die Server ist im Juli explodiert. Genau, und da sind ja auch andere Dinge irgendwie scheiße gelaufen. Ich erinnere mich noch an unsere Wochenenden da. Unser Wochenende vor Anfang Juli irgendwann. Ja, aber das ist doch gut geworden. Das ist bestimmt das Schöne zusammengeschnitten. Ja, ich bin da sehr, sehr, sehr, ja. Man muss ein bisschen ein Mittelstück durchhalten, aber das kriegt ihr dann noch zu hören demnächst. Das wird lustig. Genau, die Bahnhelden Folge 3. Unser Apps-Experiment. Experiment. Ja, genau. Hast du mittlerweile von Caller Bike noch was gehört, Cornelis? Nee, aber das ist auch rausgefallen. Also irgendwie habe ich nochmal angerufen, hat die gesagt, nö, ja, alles klar und die Buchung ist auch verschwunden. Also das ist gut. Ja. Also Auflösung für die, die das dann hören werden, alles gut, keine unnötigen Kosten entstanden. Genau. Wir haben alles überlebt, was da an Wahnsinn passiert ist. wird demnächst erscheinen. Genau. Wollen wir noch Betriebsausflüge oder machen wir direkt Dschungel? Ja, Betriebsausflüge. Können wir. Das war ja quasi schon die Überleitung jetzt gerade. Das waren ja auch Betriebsausflüge. Das, genau, das war ein Betriebsausflug, richtig. Richtig. Wir waren draußen an der frischen Luft. Ja, ansonsten, zweite Bundesliga ist wieder losgegangen. Richtig, ja. Aha. Wir waren am Stadion wieder. Genau. Super Fußballsonntag. Mhm. Gab Bier, gab Wurst, gab gutes Spiel. Stimmt, war ein schönes Spiel, 1-1. Ergebnis verbesserungsbedürftig. Ja. Aber ja. War ein netter Sonntag. Ja, war schön. Ja. War auch angemessene Temperaturen. Ja, das war. Nicht so wie heute. Und du wartest. Hab ich schon erwähnt, dass es heute sehr heiß war. Ja. Du warst aber diesmal beim Fußball das erste Mal seit 30 Jahren passend gekleidet. Normalerweise hast du entweder einen Pulli zu viel. Also bist immer zu. Hatte ich diesmal nicht auch einen Pulli an? Ja, nee, aber du meintest zu mir, dass du diesmal ideal gekleidet seist. Das kann sein. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich meine, ich hatte auch einen Pulli an. Weiß ich jetzt nicht. Na, egal. Vielleicht war es ja auch kalt, wer weiß. Nee, gab so kalt war das nicht. Gab so ein paar windige Momente. Ah. Ja, hier merkt man, heute ist richtig hier, das merkt man schon, ne? Hier ist heute richtig. Wir haben Kachelmann gefrühstückt heute. Nee, aber so ganz generell ist halt, sind wir so völlig voller Elan heute, merke ich, ne? Es ist überhaupt nicht langweilig und langatmig und das kommen ja auch ständig so Wortwitzgefechte werden hier präsentiert. Wobei ich sehr ehrlich sagen muss, ich habe diese Woche sehr Lust auf Podcasten. Das hatte ich lange nicht mehr. Dementsprechend freute ich mich auf diesen Abend. Ja, ich mich auch. Ich bin nur ein bisschen müde. Nochmal frische Podcast-Lust. Naja, ist auch schön. Genau. Und dann in Sachen Betriebsausflüge. Stopp. Was? An dieser Stelle müssen wir wie jedes Jahr, wie jede Saison, auch nochmal auf den Fachpodcast Textilvergehen.de hinweisen, die rund um und über und unter Union immer berichten. Da wird dann irgendwie verlinkt, eventuell. Ja, machen. Und dann kann man bei den Freunden mal reinhören. Richtig. Übrigens ist im Chat schon zu lesen, dass die 4 Folgen sicher sind. Mr. Capture hat sie bei sich. Cool. Yeah! Tja, siehst du, da muss man nämlich gar keine Backups machen, weil irgendjemand macht nämlich schon eins. Ja. So. Ich werde trotzdem Backups jetzt anrichten nochmal. Richtig. Ja, besser ist das, glaube ich. Ja. Und dann Betriebsausflüge noch. Nächste Woche geht das Camp los. Ja, das macht mal ruhig. Da bin ich, das ist, glaube ich, der Einzige, richtig? Ja, ja, ich bin da nicht. Ja. Campen. Ich habe mich massiv über Amazon eingedeckt mit Krempel und werde da eine Woche lang in der brandenburgischen Pampa mit Internet vegetieren. Das ist echt, und vagabundieren. Das ist echt krass. Ich glaube, du bist der erste Mensch, den ich so kenne, der seine komplette Campingausrüstung im Internet bestellt hat. Warum eine Woche vorher? Ja. Gab es da hier so einen Pack, wo man klicken konnte, einmal alles, oder musste man da noch recherchieren? Naja, es gibt im Wiki was so eine braucht man überhaupt? Es gibt so eine Things to Bring Liste. Die habe ich genommen und habe die copy-pasted in Amazon und habe immer One-Click. Und am Ende sind es dann 10 Pakete jetzt, die verteilt an Packstationen und Firmenadresse gehen. Okay. Unter anderem Zelt. Ja, aber so Sachen. Also so Krempelzelt, eine Stirnlampe ist da drunter, eine Zeltlampe, eine Luftmatratze, Schlafsack, eine Trinkflasche, Heringe habe ich gekauft. Lecker Heringe. Ich überlege gerade, also ich glaube, so ein Zelt würde ich eigentlich nicht kaufen, ohne das vorher mal irgendwie, zumindest irgendwie halbwegs ausgepackt und mal den Stoff in den Händen gehabt zu haben und so. Ich habe mich auf die Amazon-Rezension verlassen und auf den Markennamen. So, dementsprechend. Ja, berichte gerne, wie das gelaufen ist. Ich war auch schon ewig nicht mehr zelten. Also ist auch jetzt nicht so, dass ich da irgendwie besonders bewandert wäre. Das ist einfach nur so ein inhärentes Gefühl der Angst in mir, dass ich immer ganz gerne wissen möchte, was ich da dann kaufe, damit ich mir auch nachher selbst die Schuld geben kann, dass es Quatsch ist und nicht irgendwie noch irgendwelchen komischen Amazon-Rezensionistinnen. Auf jeden Fall, falls jemand Bock hat auf Hörerinnen-Treffen auf dem Camp, ich gebe gern ein Bier aus oder lasse mir auch gerne eins ausgeben. Ja, ich mir auch. Ich bleib aber in Berlin. Sollen wir dir eins zuschicken? Ja, gerne. Ja. Kein Problem. Nee, weil ich habe nämlich ich muss noch ein bisschen lernen. Ja. Cornelis, wie sieht eigentlich dein Sommer aus? Du meinst jetzt urlaubstechnisch? Naja, was machst du denn jetzt die heißen Tage und so außer arbeiten? Hast du irgendwas geplant, Urlaub? Am Wochenende bin ich erstmal bei meinem Neffen. Und ich habe einen Urlaub geplant, ich bin aber immer antizyklisch unterwegs und werde im September nach Griechenland fliegen. Das ist auch sehr vernünftig. Ja, die lokalen Genossen unterstützen. Nee, genau, aus mehreren Gründen. Nee, ich finde das sehr vernünftig. Und das sehr, also erstmal gibst du damit allen Menschen mit Kindern die Möglichkeit, in den Sommerferien Urlaub machen zu können, weil du nicht darauf bestehst, im Juli ins All-Inclusive 5 Sterne nach Abu Dhabi zu fliegen oder so. Mhm. Und ich habe immer den Eindruck, dass so diese, naja, so ganz Nicht-Saison ist ja nicht, aber wie nennt man das denn so? Vor- oder Nach-Saison oder so? Nebensaison. Nebensaison, danke schön, das Wort habe ich gesucht, danke sehr. Dass das immer irgendwie die besseren Urlaube sind. Ja, absolut. Also ich bin ja schon sehr oft im September weg gewesen. Da ist es halt nicht ganz so warm im Süden, es ist nicht ganz so teuer und es ist vor allen Dingen lange nicht so voll wie noch am 31. August. Danach sind die tatsächlich alle über Nacht quasi weg. Das kippt sehr schnell auf wenig zurück und das ist super toll. Außerdem habe ich Doppelturlaub, habe ich auch gemerkt. Diese Woche und nächste Woche sind wirklich alle meine Kollegen weg, bis auf wenige Ausnahmen. Das heißt, ich habe jetzt eine total entspannte Zeit und ich bin dann noch erst weg. Das heißt, ich habe zweimal eine sehr entspannte Zeit. Ja, das ist cool. Ja. Das habe ich auch mal, also wir fahren ja immer über Weihnachten nach Ostfriesland zur Familie. Aber ich habe auch immer so ein bisschen die Leute, gerade als ich noch irgendwie vorm REF gearbeitet habe in der Verwaltung, die Leute so ein bisschen beneidet, die über Weihnachten da geblieben sind. Weil einer muss ja irgendwie immer da bleiben, zumindest so für mal so ein paar Tage reinkommen, auch zwischen den Jahren, einfach um zu gucken, ob irgendwas passiert ist, worauf man jetzt irgendwie reagieren müsste oder so. Ist abgebrannt oder so. Ja, also einfach nur mal reinschauen. Ja. Und ansonsten ist ja nicht viel los. Da passiert ja nichts. Da kann man halt so ein bisschen aufräumen und die Sachen machen, zu denen man sonst nie kommt und so. Das ist eigentlich total. Backups zum Beispiel mache ich immer Weihnachten. Ja, total super. Da ist irgendwie nicht viel. Da ist nicht viel los. Ja. Und man kann irgendwie den ganzen Tag an der Kaffeemaschine sitzen, kriegt eh auch keiner mit. Ja. Und ansonsten sagt man so, ja, das hat so lange gedauert mit den Backups oder mit die Ablage aufzuräumen. Da musste mal Grund reingebracht werden und dann habe ich noch was anderes entdeckt, wo noch mehr Grund reingebracht werden musste und jetzt ist alles voller Grund. Ja, ich habe die komplette Aktenablage habe ich einmal umsortiert, das war mir alles zu doof. Das System geändert, genau. Dann habe ich gemerkt, das dürfen wir ja gar nicht, da müssen wir erstmal den Aktenplan ändern. Ja, und dann habe ich den Aktenplan ändern und dann habe ich es halt wieder zurückgeräumt. Das nimmt halt einfach so 3 Tage in Anspruch. Ist so. Nee, ich glaube, das ist glaube ich echt ganz cool. Ich überlege auch in Zukunft das mal halbwegs zu machen. Weil ich nehme immer sehr früh im Dezember schon Urlaub. Ich mache es gezwungenermaßen, um den Rest Urlaub wegzukriegen. Dementsprechend. Ich bin halt kürzer Fraktion. Weil ich könnte es zwar im März mitnehmen, hätte aber das Problem dann im März. So. Ja, aber im März kannst du wieder geiler wegfahren. Wohin? Überall. Nebensaison, wir hatten es gerade davon. Ja, aber ich verlasse diesen Kontinent nicht mehr in diesem Leben. Ja, aber der Süden von diesem Kontinent ist schon ziemlich okay warm im März. Ja. Naja, okay, ja. Das ist auch ganz hübsch schon auch. Und der Süden diesem Kontinent geht verdammt weit nach Süden übrigens. Mhm. Ja, ja. Und wenn man EBU nimmt, komme ich sogar bis nach Afghanistan. Ja, ja. Ja. EBU-Reisen. Genau, EBU-Reisen. Ja, nee, ich darf jetzt schön vom 3. bis 15. September, deshalb wird es auch so. Vielleicht gibt es noch eine Anycast-Folge vorher, aber dann schreibe ich erstmal Examen. Kommen wir denn irgendwann mal wieder diesen 2-Wochen-Rhythmus? Danach sieht es ganz gut aus. Ja. Also Mitte danach September. Danach heißt wann? Naja, 3. ist die erste Klausur, am 15. ist die letzte Klausur. Und dann brauche ich wahrscheinlich nochmal so eine Woche zum Cooldown. Und dann geht's eigentlich. Am 29. bin ich wieder da, ja. Könnte man direkt was machen. Genau, weil ich habe halt auch, also dann bin ich halt in einer Wahlstation, dann muss ich wahrscheinlich 4-mal die Woche auflaufen und den 5. Tag nutze ich halt dann irgendwie so ein bisschen zum Querlernen, aber abends spricht eigentlich nichts dagegen, was zu machen. Also das sollte irgendwie machbar sein. Einrichtbar. Ich habe übrigens gerade, weil wir haben so hier in der Pre-Show, die nicht versendet wurde, so ein bisschen über Noten gesprochen. In der Juristerei ist es ja mal ein bisschen, ja, alles ein bisschen schwierig. Da gibt man ja, man hat ja extra nochmal im Vergleich zu dem Modus bis 15 Punkte so im Abitur, hat man extra nochmal 3 Punkte aufgesattelt und nochmal zwischen befriedigend und gut das vollbefriedigend reingemogelt. Nur damit man einfach Noten jenseits von befriedigend so gut wie nie geben kann. Ja. Um die Juristen auch schön auf dem Boden der Tatsachen zu halten. Und ich hab lass mich raten, das haben Juristen so eingeführt. Juristen halfen Juristen. Ja, die ganze, also das jetzt ein bisschen aufzudröseln, dauert zu lange, ist auch eher uninteressant. Also das, was man aber so grob sagen kann, ist, die Klausuren sind sehr, sehr viel umfangreicher geworden über die letzten 10 Jahre und auch davor. Und der Notenschnitt ist auch ein bisschen schlechter geworden. Also vor allen Dingen, wenn man es dann so in Maßstäben von 40 Jahren nimmt. Also die Sachen sind wirklich anspruchsvoller geworden und umfangreicher. Vor allem Europarecht vermutlich? Nee, alles. Einfach mehr und schwieriger. Ja. Und es gibt halt immer schlecht. Also das ist halt irgendwie so gewollt. Ich weiß nicht, warum das so sein muss, aber das ist halt irgendwie dann so. Und deshalb ist das... Ist das nicht vielleicht auch so eine Natur der Sache, dass es die Juristerei komplexer wird, weil es mehr Gesetze und Regelungen grundsätzlich gibt, außer wir reißen einmal alles ein? Oder liege ich da jetzt falsch? Nee, das mag, also vieles ist ja sehr ähnlich. Also so der Aufbau, gerade wenn du so irgendwie so öffentliches Recht nimmst oder so, ist der Aufbau bei vielen Sachen schon sehr gleich. Also da gibt es halt immer so ein paar Institute, so, die man halt hat. Man kann irgendwie, keine Ahnung, du kannst eine Genehmigung beantragen bei etwas, wo es ein präventives Verbot mit Genehmigungsvorbehalt gibt, zum Beispiel, du willst ein Haus bauen. So, das erstmal ist dir das verboten, es sei denn, du bekommst eine Genehmigung. Dann kannst du die beantragen. Das heißt, da gibt es halt irgendwie so eine Norm, wo drin steht, was du erfüllen musst, damit du einen Anspruch auf diese Baugenehmigung hast. Und schon wieder suhlt er sich in Verwaltungsrecht. Ja, und nein, aber dann gibt es natürlich andersrum, wenn jemand baut, ohne eine Genehmigung zu haben oder ist irgendwie sonst was falsch macht, dann muss man dem halt irgendwie untersagen können zu bauen. So, und das gibt's halt überall. Eine Genehmigung muss man beantragen, wenn man eine Gaststätte führen will. Die kann aber auch wieder entzogen werden, die Genehmigung, oder halt nicht erteilt werden. Oder kann das Ding nicht und die Genehmigung entzogen werden und danach nochmal das komplette sozusagen Gewerbeverbot in Anführungsstrichen erteilt werden und so. Das ist halt alles irgendwo artverwandt. Deshalb ist das, glaube ich, nicht das Riesenproblem. Das ist eher, hat man einfach mehr in die Klausuren reingeschmissen. Ja. Das ist halt, ich weiß nicht, woran das liegt, aber was ich jetzt sagen wollte, ich habe jetzt, hab dir gerade gezeigt, dass hier in Berlin die Noten auch online veröffentlicht werden. Ja, aber natürlich mit Kennziffer. Anonymisiert, genau, Kennziffer bekommt die ja mitgeteilt, habe ich heute in der Ladung auch drin gehabt. Und da war jetzt der Durchgang vom 666 vom März und da habe ich gedacht, ach, das ist so eine schöne Tabelle, kopiere die mal aus dem PDF und schmeiß die in Excel. Ja, Pustekuchen, funktioniert natürlich nicht, deshalb habe ich jetzt mal einfach alle 290 Durchschnitte von der einzelnen Prüflinge mal eben eingetippt. Und das war ein Durchschnitt im Schriftlichen von 5,97 Punkten. Von 18. Von 18. Mhm. Da hast du mir schon erklärt, dass 4 das Minimum sei zum Bestehen. Genau. 4 gewinnt, hieß es bei uns in meinem Studium. 4 Punkte ist ausreichend, damit hast du bestanden. Ja. Ich zucke mal ein bisschen zusammen bei dem Wort Ladung. Das sind Juristen. Ich habe immer so vor meinem geistigen Auge irgendwie ekelhaftes Zeug, was dir ins Gesicht fliegt, sagen wir mal Sahne. So eine Ladung. Ach so, ja, nee. Ja, nee, wir sind zweimal schon gehabt heute Abend bei dir. Nee, ich verbinde damit immer eigentlich so irgendwie als Straftäter vor Gericht antanzen müssen. Eine Musterung. Und dann, nee, so vor Gericht antanzen müssen und dann irgendwie eine Geldstrafe kassieren und so. Das ist ja immerhin so ein Verwaltungsakt, die ganze Nummer. Demütige Ereignisse, nee, du benutzt den Begriff des Verwaltungsaktes völlig falsch. Aber das wollen wir jetzt nicht das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Der ist übrigens legal definiert im Paragraph 35, ich glaube Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes. Sex am Arbeitsplatz und Behörden, nein. Da ist er schon wieder, sucht er sich wieder ein Verwaltungsrecht. Ja, ist halt schön. Nee, aber 5,97 Punkte war halt der Schnitt im Schriftlichen. Dann werden die halt durch die mündliche noch alle ein bisschen besser. Das heißt, der Schnitt wird wahrscheinlich so irgendwo bei um die 7 Punkte liegen. Darf ich noch angeben? Von 18. Was denn? Ich habe mir jetzt einen Roller gekauft. Wie so ein zum so ein Tretroller. Aber mit Bremse, richtig. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie so. Mit Antrieb oder ohne? Mit Motor. Nee, also Fußantrieb. Wie ach so, bei Flintstones. So Kickboard, lame. Ja. Lame. Ist das, was man Kickboard nennt? Naja, das ist halt ein Hudora Big Wheel Air 205 ach, Dual Brake. Ach, das ach Ding. So, ja. Und da werde ich über ins Camp dann rollern und Leute. Aber ist das nicht... Ach so, ja, dafür, klar. Ist das denn alles asphaltiert? Nein. Nö, und? Aber sind das so große Räder, dass du damit über Rasen fahren kannst? Ja. Ist der Rasen denn einigermaßen nicht so löchrig? Na, der Rasen ist ja nicht relevant, du willst über die Wege und die sind geschottert. Das geht. Warst du denn schon da, Dennis? Ja, war schon zweimal dort. Ah, cool. Also ich kenne die Location. Mal schauen, wie das dann mit 4.500 Menschen wird, wenn es voll ist. Ich habe schon große Angst. Zum Netz, wie das da hinkommt? So? Hä? Das Internetnetz? Das wurde gestern verbuddelt. Da gibt es auf dem Twitter-Account des Nox, okay. Also C3Nock, gibt es Bilder, wie sie auf Hochspannungsmasten geklettert sind und Kabel gelegt haben. Also es wird Internet geben. Und schnelles Internet scheinbar. Habe ich nicht bezweifelt. Ich dachte mir, ist bestimmt spannend. Ja, da kann man wahrscheinlich nochmal, werden sie wahrscheinlich auf dem Infrastruktur-Review, das sie am Ende das machen, immer nochmal ein bisschen erzählen. Ich wollte jetzt gerade irgendwas nachgucken. Habe ich schon wieder vergessen. Weiß ich nicht. Musst du schnell nachgucken. Naja, egal. Haben wir noch was in Meta? Meta? Camp haben wir erzählt. Ja. Nö. Fußball haben wir erzählt. Fußball, ja. Cornelis, hast du noch was? Ach so, ja, hier, hier. Diesen Monat ist ja Wrestling-Sommerpause. Ja. Hier bei der GWF. Im September geht's erst wieder los. Ja, und dann aber mit einer Sonderveranstaltung nochmal, letztes Mal im Shake, im Veranstaltungszelt am Ostbahnhof. Das wurde jetzt umgebaut. Da dürfen jetzt nur noch 200 Leute rein. Aber die Karten sind schon alle weg, weil das kriegen nämlich die da anfangen, was war das, im Februar oder so Februar, waren? März oder März so, waren, ja. Wo irgendwie 200 Leute wieder nach Hause geschickt werden mussten, weil die mehr Karten verkauft haben, als die Plätze hatten. Oh. Ja. Und die werden jetzt nochmal entschädigt damit. Genau. Das heißt, wir werden da erst wieder im Oktober antanzen können. Genau. Aber werden wir noch ausreichend berichten. Ja. Cornelis, du hattest irgendwas noch, oder? Man kann auch mal reinhören bei Schöne Ecken, da gibt es eine Folge für die Berliner, die auch schon in den 90er Jahren in Berlin waren, zur Clubgeschichte. Haben einige Menschen geschrieben, dass sie es gut fanden, also vielleicht finden es auch andere gut. Wenn ihr das hören mögt, dann hört es rein. Das ist, glaube ich, die jetzt aktuelle Folge 100, habe ich vergessen, 10 oder 9. Ja, ich habe ein bisschen die Angst, also ich habe die noch nicht gehört, weil ich ein bisschen die Angst habe, dann sozusagen in eine Nostalgie zu verfallen, dass ich gerne in einem Berlin leben möchte, das es nicht mehr gibt und mich dann schlecht fühle. Ich glaube, also das ist nicht ganz so gegeben, die Gefahr. Diesen Eindruck hatte ich tatsächlich so beim ersten Mal draufschauen, so auf den Titel, dachte ich so, oh Gott. Also ich hatte das nicht und ich bin für sowas auch empfänglich. Ich werde mir die Frage definitiv anfangen. Ich habe jetzt vorgestern noch ein, auf YouTube ist so ein DDR-Propaganda-Video, so 20 Minuten Eindrücke aus Berlin, Hauptstadt der DDR, so 85, 86. Das habe ich letztens auch gesehen, das ist über Twitter flog, ja. Genau, das sah ganz lustig aus, verlinke ich auch nochmal. Da gibt es so einen, dass Berlin sei Hauptstadt der Kultur, des Sportes und Friedenstadt und so Krempel und schöne Feste. Und der Plattenbau, der wäre ja auch gut, weil Wohnung für die sozialistischen Genossinnen war lustig. So, sind wir soweit? Mhm. Ja, meinetwegen. Ja, muss ich ja noch hier klicken. Das Imperium informiert. Aber worüber denn? Ja, das ist die Frage. Holland. Ich finde die Holländer eigentlich ganz cool. Da kann man ja auch viel dazu hören, dass ich großer Fan von Holland bin. Ich finde, die machen ja auch nie keine halben Sachen. Ne? Vor ein paar Jahren gab es da ja schon mal Enschede, so eine Geschichte. Und jetzt wollte man in, Gott, ich habe vergessen, wie der Ort heißt, Ahlem oder Aheim oder sowas, eine Brücke einrichten. Und ich will da gar nicht so viel zu erzählen. Man konnte es auch, wir sind da übrigens super aktuell, weil es erst heute in den Medien war und, glaube ich, wann ist das passiert? Gestern. Generell sind wir mega aktuell. Ja, super mega aktuell, genau. Ja. Und da ist halt, ich weiß auch nicht, warum man zwei Kräne auf ein Schiff stellt und dann versucht, ein Stück Brücke von diesem Schiff irgendwo hinzuhieven. Weil es ein bisschen windig war, wenn das richtig ist, was man bisher darüber weiß. Auf jeden Fall ist es deswegen schiefgegangen. Alles ist nicht zusammengefallen und wir haben für euch vorbereitet, wie sich das anhört. Ich finde das Sounddesign ziemlich gut, was sie da betrieben haben. Ansonsten, ja. So, ich habe mal von Anfang gemeint, es dauert eine Sekunde, bis das losgeht. Du kannst ja nochmal beschreiben, Cornelis, was man sieht. Genau, ein großes Teil, eine große orange Klappbrücke wird irgendwie hin und her bewegt. Und jetzt bricht das irgendwie in sich zusammen, weil ein Kran so ins Stolpern geht, könnte man sagen. glaube, es kommt noch ein Kran nach, kann das sein? Oder ist es schon durch? Der ist schon gegangen. Es klingt so ein bisschen wie so ein alter Film, finde ich. Ja. Also so mit Soundeffekte aus den 50er, 60er. Darf auch ein bisschen drüber lachen, weil es niemand was passiert. Der einzige Mann, der irgendwie in den Häusern war, wurde noch ohne allzu große Blessuren wohl rausgezogen. Schon ein bisschen peinlich. 14 Häuser wurden dabei zerstört, weil zwei Kräne in einem Brückental einfach vom Schiff gekippt sind. Ist nicht grandios. Ihr kennt ja sicher alle das wunderbare, den wunderbaren Web, also YouTube für Erwachsene, Live League. Da gucke ich ja ganz gerne mal so russische Dashboards? Ja, nee, Bandcamps. Aber auch so Helikopter-Crashes und so, ne? Was man sich halt so alles anguckt auf der Website. Und da gab es auch mal, das muss ich gerade zum ersten Mal seit Jahren wieder dran denken, es gab doch auch mal in Holland so ein Feuerwerkswerk. Das ist das, was ich gerade meinte. Ach, das war Enschede. Das. Enschede. Oh Enschede. Gott, ich kriege das immer nicht auf die Reihe. Enschede, das... hab mir das vor 2 Jahren mal Silvester angeguckt, witzigerweise. Vielleicht kann ich die Geschichte auch noch erzählen. Bitte. Ich bin nämlich vor 2 Jahren spontan nach Holland gefahren, weil Silvester war, mir war langweilig, ich hasse Silvester, und landete in der Gegend bei Enschede. Und als ich dann so abends um 10:30, 10:30 in meinem Bett lag und Wein trank, später bin ich noch rausgegangen, um mir auf einer netten Insel das Feuerwerk anzugucken, weil das ist nicht so wichtig, stieß ich auf eben das, was so in der Umgebung los ist, und schaute mir verschiedene Videos an, und dabei kam ich auf diese Feuerwerksfabrik in Enschede, die 2000, glaube ich, war es, aus nie ganz geklärten Gründen einfach explodiert ist, und dabei wurden leider 200 Häuser beschädigt. Ist da nicht ganz so lustig, weil eben auch eine Menge Menschen dabei verstorben sind. Ja, das stimmt. Aber ironisch dabei war, dass es sich tatsächlich anhört wie Feuerwerk. Also das Ganze ist im Mai passiert, und ich lag da also an einem Vorabend oder eine Stunde vor Silvester noch im Hotelzimmer rum und schaute mir dieses Video an, was sich auch total nach Silvester angehört hat. Ist eine sehr krasse Geschichte, weil man, wenn er bei Jahre versucht hat, auch rauszufinden, was da passiert ist. Es gab wohl auch einen potenziellen Täter, so einen Brandstifter, der auch dadurch aufgefallen war, öfter schon mal so Dinge in die Luft gejagt zu haben, der auch wohl tatsächlich auf dem Gelände war. Durch Handy-Ortungsdaten relativ sicher belegt. Allerdings hat man bei dem Verfahren dann so geschlampt, dass er am Ende freigelassen werden musste und noch 100.000 Euro bekam für dieses fehlgeleitete Verfahren. War allerdings so derartig gehasst und gemobbt vom ganzen Land, weil das war natürlich eine kollektive, traumatisches Erlebnis für das ganze Land, weil es einfach die schlimmste Explosion war seit dem Zweiten Weltkrieg. Hat man diesen Menschen dann leider auch nicht so richtig gern gehabt. Er ist dann sehr früh verstorben. Also es ist nie so ganz aufgeklärt worden, ob es wirklich so gelaufen ist, was da passiert ist. Fakt war auf jeden Fall, dass diese Feuerwerkskörperfabrik viel zu voll war, viel zu unsicher gebaut und halt fast im Stadtzentrum von Enschede, also nicht ganz, aber relativ dicht dran. Und deswegen ist es relativ stark schief gelaufen. Da gab es halt auch schon so ein paar Videos, ähnlich jetzt wie diese Brückengeschichte, und man konnte darauf ganz gut sehen, dass die Leute das alles noch für einen großen Spaß hielten, weil wenn du da irgendwie Luftschlangen und dieses Heulen von Feuerwerkskörpern hörst, dann denkst du erstmal nicht, dass es gefährlich sein könnte. Das verknüpfst du erstmal irgendwie mit Spaß. Und die Leute sind halt hingelaufen, haben das noch gefilmt, und erst dann gab es die zweite Explosion, die dann noch viel mehr Menschen mit sich gerissen hat. Genau, das war auch richtig, richtig krass. Also es gab zumindest, das ist jetzt noch irgendwie auffindbar, das weiß ich nicht, aber was ich zum Beispiel gesehen habe, war halt so ein Video von Leuten, die es auch mit dem Handy oder sowas oder mit so einer Handycam irgendwie gefilmt hatten und das irgendwie noch alles ganz witzig fanden. Und man merkt halt so langsam, wie halt immer alles immer krasser wird. Ja, und dann können wir ja gerne halt mal verlinken. Auch, dann verstecken sie sich halt auch in einem Haus, also gehen halt irgendwann in ein Haus, und dann hört man nur noch so eine richtig krass laute Explosion. Ja. Und dann fahren die danach halt irgendwie oder gehen die halt durch die Straßen und filmen die Häuser, und das sieht halt aus wie nach einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg. Ja, und die sind ein halt, ganzes Stadtviertel ausgelöscht worden dadurch. Genau, da sind halt einfach, da stehen, also teilweise sind Häuser komplett weg, teilweise stehen noch die Grundfesten, aber die Fenster und sowas sind raus, und drinnen ist auch einfach nichts mehr drin, sondern da kommt noch so ein bisschen Rauch raus und es bröckelt irgendwie hier und da noch ein bisschen Putz ab, und das war's. Ja. Richtig krass. Also da müssen in dieser Fabrik ja mehrere Millionen oder Tonnen Schießpulver ja gelagert sein oder was? Ja, es waren, glaube ich, so die Jahresproduktion von was die da so ausstoßen. Das wird ja irgendwie produziert und erstmal gelagert, bis es dann irgendwie zu Silvester vertickt wird. Und da sowieso auch in Holland generell, oder in Niederlanden, wenn man korrekterweise sagt, sehr große Feuerwerkskörper auch verballert werden. Also wirklich krasses Zeug war das einfach auch. Es war schon ein Lager voller Bomben, könnte man sagen. Und wenn die zu eng liegen und die Bunker nicht vernünftig gebaut sind, dann Zumal halt auch sehr viel Material, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Containern außerhalb des Bunkers gelagert war oder sowas. Das war einfach vollgestellt ohne Sinn und Verstand, die ganze Anlage, ne? Ja, ich bin dann, das Schöne ist, wenn man solche Dinge erst 15 Jahre später so vollständig nachrecherchiert und mitbekommt, was wirklich passiert ist, dann kann man einfach hinfahren und gucken, dass das schon wieder verheilt ist und ein neues Stadtviertel darauf gebaut wurde, was dann relativ schön war, weil man da offensichtlich auch keine Kosten und Mühe gescheut hat, das Ganze irgendwie sehr kreativ, sehr schön, sehr modern und sehr interessant zu bauen. Das heißt, das konnte man sich dann auch irgendwie einfach mal angucken und noch leicht was leicht Positives dem Ganzen abgewinnen. Gibt es die Fabrik noch? Es gibt die Stelle noch. Okay. Der Bunker oder die Bodenplatte des Bunkers, die sich auch noch einen halben Meter in den Boden gedrückt hat durch die Explosion, hat man nicht weggenommen oder konnte man vielleicht auch gar nicht. Die ist als Mahnmal im zentralen Platz dieses Stadtviertels noch zu sehen. Mhm. Also wer sich ein bisschen für Architektur, aber auch die Geschichte der ganzen Sache interessiert, lohnt es sich vielleicht mal da vorbeizufahren. Ist ja nicht so weit weg von der deutschen Grenze. Für mich war es eine komische und, will ich sagen, lustige Ironie. Es war nur irgendwie seltsam, das an dem Abend, Vorabend von einem Silvesterabend erst rauszufinden oder nach 15 Jahren nochmal neu quasi darauf zu stoßen. Und ich kam halt ein bisschen drauf, dass tatsächlich wirkliche Geschichten von ganzen Stadtvierteln, die zerlegt sind, immer nur in Holland passieren. Mhm. Weiß ich auch nicht warum. Also so in der Form gibt es das relativ selten. Ich mag das Land auch sehr. Also alleine was immer sehr schön ist, das hatten wir, glaube ich, haben wir gleich auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass einfach eine ganz andere Essenskultur da herrscht und auch in Supermärkten einfach die Auswahl um so viel besser ist. Da sind wir in Deutschland, sind wir einfach echt so ein totales Entwicklungsland, was also bei uns ist halt alles billig, ja. Aber dafür kriegst du halt kaum was Anständiges und musst dann, wenn halt wirklich echt weit fahren und echt in besondere Läden gehen, wo du einzelne Sachen kriegst. Und da ist einfach die Supermarktkultur eine ganz andere. Und das finde ich schon mal gut. Zu diesem Thema kann man sich jetzt zwei Folgen schon Ecken anhören, wo wir im Supermarkt gegessen haben und hinterher das Essen aufgegessen haben. Und wurden übrigens sehr gescholten von einem Hörer, der lange Zeit in Holland gelebt hat, dass wir total Mist erzählen, das wäre alles totaler Schrott und totaler Crap. Und hat das relativ sauber dargelegt, warum wir uns da eigentlich nur blenden lassen. Kann man sich auch mal durchlesen in den Kommentaren. Sehr interessant. Ja, klar ist es halt, also im Vergleich zu irgendwie selbstgemacht oder Restaurant oder so, ist natürlich alles scheiß. Aber trotzdem ist es so, wo war das denn? Ich weiß gar nicht mehr, ob es in Utrecht war. Ich war mal irgendwann in Utrecht vor, es ist auch schon 10 Jahre her oder so. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem so ein Frischregal quasi eine frische Pizza gesehen, die nicht, wo einfach nur der Hefeteig da war und dann so ein bisschen Belag drauf, die ja auch wirklich irgendwie frisch angeliefert wurden, jeden Tag. Also morgens irgendwie fertig gemacht oder nachts oder was und dann dahin gebracht zum Zuhause aufbacken. So, bis sowas in Deutschland gab, auch nur in der Art, mussten irgendwie nochmal 8 Jahre vergehen. Das ging mir auch auf Klassenfahrt schon so in der 10. oder 11. Klasse. Da gab es halt irgendwie schon elektronische Schließfächer und überall Displays, modernes Zeug. Das hat sich nicht geändert. Ich finde, dass die Holländer trotz allem, was man jetzt kritisieren mag, wahnsinnig offen sind und wahnsinnig viel Spaß daran haben, erstmal zu gucken, was mit neuen Dingen so geht. Man merkt es halt auch, wenn man durch ein typisches Wohngebiet läuft, dass jedes kleine Häuschen, meistens sehr schmal, aber das Wohnzimmer nach vorn, oft ohne Gardinen, und du kannst ganz einfach reinschauen, Leuten winken und das ist kein Thema. Offenheit. Na, das ist, finde ich, angenehm irgendwie, dass einfach das so tief verwurzelt ist in der Kultur. Es sieht auf den ersten Blick eigentlich aus wie nicht so viel anders wie in Norddeutschland, ne? Aber es ist halt im Detail ganz viel anders. Ja. Was ich auch sehr gut finde, was ja immer viele so als eklig empfinden, offensichtlich ich aber überhaupt nicht. Weißt du, habt ihr mal New Kids gesehen, die Filme? Ich habe nur mal. Es gab auch eine Serie, oder? Genau, so Clips. Ja, die habe ich gesehen, aber die Filme habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Genau, es sind halt so. Kenn ich. Ja, sind halt so Assis. Ja, Assis ist die politisch korrekte Bezeichnung. Genau. Irgendwie so 4 holländische Sozialhilfeempfänger, ja. Die. In irgendeiner Kleinstadt in Holland. Im Maaskantje. Ja. Die gibt es aber wohl nicht. Die da wohnen, halt einfach nur Schwachsinn machen den ganzen Tag und natürlich mit sehr, sehr übersteigertem Ego da irgendwie Dinge machen und sehr lustige Dialoge dabei entstehen. Die trinken hier das berühmte Aldi Schuldenbräu. Was es jetzt übrigens auch in Deutschland gibt. Ich habe sehr gefeiert. Ich habe vor ein paar Wochen bei Aldi gesehen, es gibt Schuldenbräu in Dosen und ich habe mich gefühlt wie New Kids. Ich habe mich gefühlt wie bei Omas Teich 2006 oder so. Auch bitte im Original auf Holländisch angucken, zur Not deutsche Untertitel dazu schalten, falls man es nicht so ganz versteht, weil die synchronisieren sich zwar auf Deutsch selber, aber ich finde, da geht einfach sehr viel von dieser auch rotzigen Art der Sprache verloren. Und was da auch immer als sehr eklig dargestellt wird, deshalb kam ich darauf, ist so diese Imbisskultur in den Niederlanden. Da gibt es halt so allerlei, also viel frittiert. Ja, aber ist ja prinzipiell erstmal nicht schlecht. Aber auch viel Fleisch frittiert. Auch noch nicht schlecht. Aber ich finde das eigentlich immer sehr, eigentlich sehr angenehm. Und ich finde auch so dieses Ekelessen, was halt die meisten Leute so richtig abfuckt, sind immer so Frikandeln. Das sind halt wirklich so lange, so grobe, wie soll man das bezeichnen? So grobes Hack frittiert und stark gewürzt in so einer Wurstform. Und sagt der Mensch, der irgendwie Angst vor den Knorpeln in Krakau hat. Nein, aber das finde ich, ich finde diese Imbisskultur sehr ehrlich und sehr, sehr lecker. Und das wirkt auch, obwohl das alles halt irgendwie so, das sieht halt irgendwie so aus wie 80er Jahre Imbisszeug, was es da jetzt noch gibt. Ja, aber das ist halt irgendwie, ich finde, das ist alles irgendwie auf so eine herzliche Art ehrlich und so wie so ein Ruhrgebiet mit Stil. Ja, genau. Ja. Das finde ich nichts gegen das Ruhrgebiet, das hat auch schönes, ne, aber ihr wisst schon. Ja. Ja, also, Pommes Spezial ist auch sehr großartig. Genau, Pommes Spezial, sehr gutes Beispiel. Das die Pommes mit wahnsinnig sensibeln. Ich bin totaler Noob, erzählt also mir bitte normale alles. Pommes oder? Na, Pommes Spezial. Normale Pommes, aber obendrauf, ja, genau, also normale Pommes und obendrauf massiv Zwiebeln. Geil, will ich haben. Ja, also Holland hat schon was. Und ich meine, im Vergleich dann irgendwie so zu Döner und so, das ist ja, was ja hier bei uns irgendwie so die Oberhand genommen hat, ist das irgendwie, wirkt das irgendwie alles noch so ehrlicher, weil dann ist natürlich, muss ja auch der Döner weiterentwickelt werden und dann wird auf einmal irgendwie so, jetzt nichts gegen Grillgemüse im Dürüm oder so. Und, aber der ist ja lecker. Und Minze und so, ja klar. Aber das muss dann halt, das ist dann gleich auch wieder so fancy und dann kommen da irgendwie so schöne, wie heißt das, wie sagt man dazu, hier so, so persische Gewürze und so arabisch, das ist das, was ich gesagt habe, genau, arabische Gewürze da rein, so, das ist natürlich irgendwie ganz toll, aber das verliert halt dadurch, dass man selbst in diesem einfachen Imbiss, einfach nur um satt zu werden, muss gar nichts Großartiges sein, findet aber trotzdem irgendwie so eine Veränderung dahingehend statt, dass man immer wieder versucht, so viel an Neuem und anderem auszuprobieren, Innovation, genau. Und das Hauptsache anders, genau, das merkt man auch in Architektur und allem. Ne? Genau, das muss ja, also es ist ja auch alles nicht, das ist ja nicht alles unlecker und so, und ich will jetzt auch gar nicht sagen, und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so einen nationalistischen Imbiss-Standpunkt beziehen, ich finde einfach nur, das ist so schön ehrlich, weil es halt einfach ist, weil du halt irgendwie so, wenn du einfach Kartoffeln durchstandst, so wie es die Belgier machen, und dann einfach in heißes Fett schmeißt und dazu, und zwar frisch, und dazu in einer anständigen Mayonnaise servierst, dann ist das schon irgendwie und super. Solide. Genau, und wenn man da noch ein bisschen Liebe reinsteckt, dann ist das sehr schön. Und dazu halt noch Bock auf Neues. Wenn man schon was macht, sollte man auch vielleicht mal ein paar Dinge ausprobieren. Warum Dinge, wenn man schon viel Geld ausgibt und was irgendwie baut, warum es nicht gleich mal etwas anders machen? Ne? In Deutschland machst du es ja immer gleich. Und Holland steckt immer noch mal bei jedem Ding, was sie tun, so ein bisschen Pfiff dabei. Gibt es Essen halt auch. Gibt es eigentlich das Essen aus der Wand noch irgendwo anders auf dieser Welt? Du meinst diese Warmautomaten, ne? Ja. Weiß nicht, nee, habe ich nur was, da gesehen. Was ist denn Essen aus der Wand? Das ist, also du hast meistens so einen Imbiss, der hat vorne eine Theke. Ja. Und dahinter ist die Küche. Ja. Und zur Seite raus an der Wand, wo die Küche ist, sind so Automaten, wo einfach Burger reingestellt werden und Fritten und keine Ahnung was. Und dann schmeißt du halt Geld in diesen Automaten und kannst halt eine dieser kleinen Türchen öffnen und kannst dir den Burger da rausnehmen und wieder zumachen. So ein bisschen wie im Bahnhof auch, aber mit eben dem Laden dahinter, ne? Und genau, so nur, dass halt aus der Küche halt immer da frisch reingestellt wird. Ja, das ist so ein bisschen, wir haben doch, glaube ich, in Deutschland mal heiße Hexe gehabt, oder? Das war so ein bisschen in die Richtung. Kennt ihr das noch? Ich bin, glaube ich, viel zu jung dafür. Nee, heiße Hexe. War das nicht so Automaten, wo irgendwie Zeug drin war und dann konnte man das in eine Mikrowelle schmeißen, in so einem komischen, sich aufblähenden Papierdings? Ach ja, genau. Stimmt, also ich glaube, das kam sogar aus Holland eigentlich. Also es war jetzt nicht so frisch, wie wenn dahinter gleich eine Küche ist, aber so, ne? Ja. So Warmsnack-Automaten. Hat sich irgendwie nicht so richtig, durchgesetzt. An Sachen wirklich Lebensmittelautomaten gibt es ja eigentlich nur den berühmten Wurstautomaten, auch unter dem, am Göttinger Hauptbahnhof. Ja. Aber da ist ja kalte Wurst drin. Ja, da ist kalte Wurst drin, richtig. Genau. Und dann gibt es halt noch zahlreiche, also es gab ja immer Experimente von so Pommesautomaten und Pizzaautomaten. Also ich habe mal in Köln habe ich auf jeden Fall mal einen Pizzaautomaten gesehen von Dr. Oetker. Mhm. Habe es aber nicht ausprobiert. Das war so ein riesiger Klotz. Habe ich mal irgendwo gesehen und sogar, glaube ich, auch ausprobiert, ja. Auf der Grünen Woche habe ich das mal, hatten die auch mal so ein Ding aufgefahren, da war ich da mal. So, aber das ist auch irgendwie nicht, hat sich nicht durchgesetzt, richtig. Ja, es dauert halt ewig. Ja. Genau. Ich sag Pizza. Ja. So. Aber wir müssen ja noch eigentlich noch von unserem Erlebnis von vorhin erzählen. Ach so, ja, aber Dennis hat halt so ein Pizza, Burger, Fritten, was machen die noch? Machen die auch Döner? Nee, Döner machen sie nicht. Mich würde es nicht wundern. Prolo-Laden aufgemacht, der seine Speisen mit niedrigen Preisen bewirbt, was ich ja schon mal per se fragwürdig finde. Also ich hab Renke vor ein paar Tagen, der Laden hat aufgemacht, irgendwie nach mehrmonatiger Bebauung. Und dann gingen die Preise so los bei der Margarita für 3 irgendwas. Genau, 3,90 für eine Pizza Margarita. Ja. Okay. Aber eine kleine, ja, also das. Das teuerste auf dieser Außenkarte war der Salat. Mit 5,90. Genau. Da gab es noch Nudeln und Burger. Und Renke meinte so, da müssen wir sofort hin. Ja, das müssen wir sofort ausprobieren. Ja. Dennis hat einen ehemaligen Arbeitskollegen, der hat sich jetzt selbstständig gemacht mit einem eigenen Burger-Restaurant. Ja. Möchtest du dafür Werbung machen, Dennis? Ja, genau. Geht in Berlin zu Bullet & Bohne auf der Skalitzer Straße. Das ist beim Lausitzer Platz. Also direkt zwischen der Kirche auf dem Lausitzer Platz und dem Görlitzer Bahnhof ist die Bullette und Bohne. Ein super Burger-Restaurant. Hochklassige Burger, sehr zu empfehlen. Die Gebrüder Eckert haben diese Burger kreiert. Die Gebrüder Eckert sind aktuell sind ein bisschen die Food-Botschafter von Berlin. Die waren auch auf der Expo in Mailand und haben irgendwie für Berlin gekocht und so Krempel. Also sie sind halt gut. Die haben sich da schon ordentlich was ausgedacht bei diesen Burgern. Ich war schon da, durfte probieren und es hat mir geschmeckt. Ja. Und das ist, wir werden nicht dafür bezahlt. Wir mussten auch fürs Essen selbst bezahlen. Das ist einfach nur die pure Menschlichkeit, die uns dazu treibt, hier Werbung zu machen. Aber der Laden vor meiner Haustür jetzt. Ja, da haben wir jetzt. Genau, da haben wir gesagt, ja, wer braucht schon irgendwie so gute Burger-Restaurants, wenn es halt auch den Burger für 2,90 unten gibt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also bei mir um die Ecke gibt es in Mitte in der Brückenstraße die Pizzeria Fantasia. Das ist der wohl schäbigste Laden Berlins. Das ist halt so tatsächlich so. Da gibt's halt alles. Da gibt's halt Pizza, Burger. Internationale Küche, ja. Döner, natürlich auch. Alles, was die Metro-Tiefkühltruhe bietet. Genau. Und wenn ich halt, also es kommt durchaus mal vor, auch wenn ich gerne früh nach Hause gehe, weil ich morgens immer so früh geweckt werde, dass ich mal einigermaßen angetütert da irgendwie um 2 Uhr nachts am Wochenende langsam nach Hause torkel, dann nehme ich mir da manchmal noch eine Pizza mit. Und selbst wenn ich ordentlich einen im Kahn habe, muss ich sagen, bereue ich es jedes Mal, weil die Pizza ist echt schlecht. Und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ist das ja zumindest so ein Laden, wo man mal hingehen kann und sich zumindest nicht so schlimm fühlt, wenn man sich dann noch irgendwie im besoffenen Kopf irgendwie die Pizza kauft, die man eigentlich gar nicht. Also man hatte nur so ein bisschen Appetit und kauft sich dann irgendwie eine ganze Pizza und 2 Burger oder so. Und da waren wir jetzt und da muss ich sagen, da habe ich, das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Das war okay. Ja. Also der Laden war nett eingerichtet, war alles sauber, frisch. Und also, ihr baut jetzt eine Geschichte auf mit totaler Spannung und am Ende endet es drauf, dass der Laden okay war? Nee, was heißt okay? Ist halt so... Sprallo. Ich habe jetzt Tiere im Essen erwartet oder nö, es war, der Laden war frisch aufgemacht, der ist seit okay. Samstag offen, war entsprechend sauber, das Personal war noch ein bisschen unbeholfen, aber hey, das kommt noch mit der Zeit. Ja. Ich habe für ein Burgermenü, also ein Cheeseburger mit Pommes und 0,2 Getränk 6 Euro bezahlt, das ist human. Also man darf sich, das ist halt nichts Besonderes. Ne? Das sind also die Standard Burgerbrötchen. Das ist das Fleisch aus der Tiefkühltruhe, genau. Das ist der Salat, das ist die Standardsoße, aber dafür war es super. Also war es nicht so, aber es war halt okay. Das Fleisch war super gegrillt, Also sie haben scheinbar ordentlich Hardware dort stehen, auf jeden Fall. Und das heißt, dementsprechend war das Fleisch ordentlich super. Wo Dennis und ich sehr viel drüber gesprochen haben in den letzten Tagen, auch bedingt dadurch durch das Sommerdschungelcamp. Hast du da mal reingeguckt, Cornelis? Nee, gar nicht geschafft. Ist gut, hast nichts verpasst. Ah, gut, okay. Worüber wir gesprochen haben, ganz viel in den letzten Tagen, ist, dass alles so lieblos ist. Und das ist zwar simpel, was die machen, aber zumindest hat man das Gefühl, die geben sich einigermaßen Mühe. Das war schon. Aber ist halt nichts Dolles, ne? Muss man jetzt auch nicht so lange drüber reden. Ich fand's eher spannend, dass die tatsächlich das auf der Warschauer Straße bei den Mietpreisen aufgemacht haben. Ja, das fand ich auch krass. Und vor allem, der Karton war ja custom-mäßig mit Logo, eigenem Logo und so bedruckt. Ja. Also scheinbar. Geldwäsche. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Hab ich auch sofort dran gedacht. Wäre nichts Neues auf dieser Straße. Ich habe immer noch einen bestimmten Laden in Verdacht. Es gibt Schätzungen. Da habe ich mich längere Zeit mal mit als ich bei der Staatsanwaltschaft in der Station war, mit einem Richter darüber unterhalten. Es gibt Schätzungen, dass 20% aller kleinen und mittleren Gastronomiebetriebe in Berlin nur für den Grund installiert wurden, um dort Geld zu waschen. Dann denkt sich das ja doch relativ gut mit der landläufigen Wahrnehmung. Ja. Es gibt halt Straßen in Berlin, da sind 4 Dönerbuden. Kann mir keiner erzählen, dass das den Bedarf vor Ort deckt. Ach, ganz geil war auch. So, kann mir halt keiner erzählen. Ganz geil war auch, ich habe jetzt auch so einen Laden im Verdacht, wo ich irgendwie ab und zu mal eine Falafel-Tasche esse, bei meinem Schwager in der Straße in Moabit. Und dann war es auch noch irgendwie so, Das ist halt sehr lecker da, deshalb hole ich mir da gerne Falafeltasche, aber da denkt man auch immer so, das ist irgendwie so zwielichtiges Personal und irgendwie scheinen die auch alle nicht so richtig Lust auf Kochen zu haben und da ist auch nie so viel los und so. Und dann war da auch noch jemand, der holte sich dann direkt für den Laden hier gegenüber auf der anderen Straßenseite, der nicht viel sozusagen vertrauenswürdiger aussieht, kommt dann dahin und kauft sich dann, holt dann auch irgendwie so zum Mittagessen für sich und seinen Kollegen da gegenüber irgendwie so Falafeltaschen und zieht erstmal so ein Bündel Geldscheine aus der Jogginghose. In szenetypischer Stuch gelungen, wie man so schön sagt. Und dachte ich so, ja, Alter, pack das doch mal wieder weg, Mann. Was machst du? Also wenn ich jetzt Polizist gewesen wäre, ja, dann hätte ich halt gesagt, hier, ich habe meinen Kollegen angerufen, so, wir nehmen den Laden jetzt mal hoch, weil das ist schon irgendwie ein bisschen eigenartig. Weil kein normaler Mensch hat irgendwie 2000 Euro in einigermaßen kleinen Scheinen bei sich. Hm. Naja, gut. Ja. Also wie gesagt, Schätzungen so von den Finanzbehörden gehen in Berlin von so bis zu 20% aus. Ich halte das nicht für unrealistisch. Dabei haben wir ja letztens erfahren, dass Geldwäsche total einfach ist. Oh ja, Dennis und ich haben uns aus persönlichen Gründen mal ein bisschen mit dem Geldwäschegesetz auseinandergetan. Und das ist ein bisschen lächerlich, muss ich mal sagen. Ein wenig. Also am Ende geht's da. Mehr. Also am Ende geht es darum, dass du ab einer bestimmten Grenze, also du musst grundsätzlich Daten erfassen. Genau, wenn man jetzt irgendeinen Online-Dienst macht, wo man irgendwie Zahlungen abwickelt, dann muss man halt Daten erfassen. Und zwar Name, Anschrift, ich glaube Geburtsdatum. Ja. Und das war's. Genau. Du musst die nicht verifizieren, du musst die erfassen. Genau. Wenn du einen Verdacht hast natürlich, dass da irgendwas schief ist, dann musst du da auch so ein bisschen nachhaken. Es reicht aber schon aus, wenn du einfach nur die zuständige Behörde in Kenntnis setzt. Ich glaube, das ist faul. Dann bist du auch schon irgendwie aus der Nummer wieder raus. Dann kann es unter Umständen sein, dass wenn du bei der Abwicklung mal Probleme hast, dass du dann mal tatsächlich sagen, dass man irgendwie verifizieren musst. Das heißt aber nicht, dass der jetzt irgendwie zum Einwohnermeldeamt geht und dir eine Meldebescheinigung schickt oder irgendeinen anderen Quatsch macht, sondern der kopiert seinen Personalausweis und sollte die Kopie zuschicken. Das reicht dann auch aus. Ja. Da gibt es auch immer diese Grenze von 15.000 im Jahr. Ab dem mal irgendwie nochmal was mehr erfassen muss. Genau. Aber am Ende ist das halt so, denke ich mir so, vielleicht lohnt sich doch Geldwäsche. Also, ja. Ist halt lächerlich. Und da kann mir keiner erzählen, dass das exorbitant ist. Und die meisten Sachen sind halt auch so von wegen, naja, und wenn man dann irgendwie rauskriegt, dass da wohl was faul sein könnte, dann kümmern sie sich mal drum, dass sie mal schauen, ob da wirklich was faul ist. Das sind so Sachen, die wird man eh schon machen, weil wenn man irgendwie als seriöser Geschäftsanbieter. Genau, als seriöser Geschäftsmensch irgendwelche solche Sachen sieht, dann will man das doch schon weghaben von seiner Plattform oder von seinem Unternehmen, weil man mit solchen Leuten nichts zu tun haben will, weil die rufschädigend einfach wirken könnten. Und dann geht man doch sofort zur Polizei. Es ist doch eigentlich, macht man das doch sofort. Also wenn man, so wie wir das gelesen haben, mag sein, dass wir uns da nicht genau genug mit der Materie jetzt beschäftigt haben, wirkt das aber so, dass man sich so an Auflagen nach dem Geldwäschegesetz, wenn man einigermaßen, sag ich mal, rechtschaffen ist, die ohne weiteres erfüllt, ohne dass man sich Gedanken drüber machen muss. Vor allem muss man halt auch irgendwie, wenn man doch einen Verdacht hat, muss man nicht irgendwie zur Polizeidienststelle laufen, denen das erklärt hat. Ja, es gibt eine zentrale Abteilung beim BKA, die man irgendwie anmelden kann. Genau. So. Sondern irgendwie denkbar ja, billig da aus dem Schneider zu sein. Also das ist schon irgendwie ein bisschen eigenartig. Naja. Aber die Hälfte der Paragraphen im Geldwäschegesetz befasst sich dann auch nur mit Spielautomaten. So. Also es ist am Ende irgendwie 5 Paragraphen, die relevant sind. Also das ist halt die massive Bürokratie, die wir in Deutschland, die uns erdrückt. Ja, hier Mr. Capture im Chat gerade übrigens hier ein Bericht von Kontraste. Geldwäscheparadies Deutschland, das habe ich letztens auch gelesen. Es geht nämlich gerade irgendwie darum, das schreibt er auch so ein bisschen, das ist so eine, also ich weiß, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Also es geht um Registrierkassenpflicht, weil du nämlich mit bestimmten Registrierkassen, die sozusagen jeden einzelnen Vorgang nachvollziehen kannst, wenn die so einen bestimmten Standard haben. Da gibt es dann auch wieder, keine Ahnung, was für Anbieter, die so standardmäßig was herstellen. Und das gibt es in Deutschland irgendwie nicht so wirklich. So eine Pflicht. Genau, weil sich natürlich dementsprechend die Lobbyverbände da ein bisschen gegen wehren. So ganz kriege ich nicht zusammen, man kann sich den Artikel verlinken wir mal. Dann. Zumindest, das habe ich dann gemerkt, spätestens wenn du in so einem bestimmten Spätis unterwegs bist, wenn du bezahlst und die das dann nicht in ihrer Kasse buchen, sondern daneben legen. Ja. Du hast in der Registrierkasten ja auch so ein Kontrollstreifen, der mitläuft. Die müssen auch aufbewahrt werden für eine gewisse Zeit. Und da kann auch mal ein Prüfer kommen und einfach sagen: Hier, was hast du abends abgerechnet und aufs Konto gebracht und was liegt dir eigentlich in der Rolle? Ne? Da geht es aber hauptsächlich um die Umsatz- bzw. dann Mehrwertsteuer. Weil, glaube ich, darum wird dann gerne mal beschissen. Ja, aber letztlich ist ja beides. Ne? Also, wenn du Umsätze oder wenn du Dings halt einfach an der Kasse vorbeimachst, wenn das auf der Rolle draufsteht, kannst du es eben nicht mehr so richtig. Ja. Ne? Das haben die Großen bemerkt, letztlich auch alles Pflicht. Deswegen laufen immer 2 Rollen auch mit. Zumindest war das früher so, als ich mal als Kassierer gearbeitet habe. Eine für den Kunden, eine für die Ich glaube aber, man kriegt da eher tatsächlich Probleme mit dem Finanzamt. Also einfach, dass sie sagen, nee, hier, das ist, was du uns da vorweist, das glauben wir dir nicht und wir setzen deine Steuer jetzt mal höher an und schätzen dich einfach mal höher. Und das auch rechtmäßig, als dass du da irgendwie Probleme mit irgendwie der Geldwäscheabteilung der Staatsanwaltschaft bekommst. Übrigens übertragen die Kassen tatsächlich die Vorgänge gleich per GSM-Modul an die Behörden, schreibt Mr. Capture weiter. In Deutschland? Nein. Nee, in Italien. In Italien, ja. Mafia. Und übrigens in Griechenland wurde überlegt, es ist aber nicht eingeführt worden, nur noch Kreditkartenzahlungen zuzulassen, um eben auch der Geldwäschebestechung vorzubeugen. Nicht Geldwäschebestechung. Ja. Interessant. Ja, aber hier im aufrichtigen Deutschland passiert ja sowas nicht. Da wird ja nicht bestochen und da wird auch nicht Geld gewaschen, da wird auch nicht Steuer hinterzogen. Das ist alles rechtschaffend hier. Genau. Wo kämen wir sonst hin? Ja. So. Machen wir hier. Ja, ich drücke. Haben wir keinen? Für was? Ach nee, für die Themen? Nee. Ja. Hier, so. Generalbundesanwalt, da wollte Dennis drüber sprechen. Ja, und zwar, ich erzähle mal ein bisschen, weil das auch wieder hochaktuell ist. Und zwar. Die Chronologie sieht so aus, im März liegt Netzpolitik 2 Dokumente des Bundesverfassungsschutzes. Der Bundesverfassungsschutz stellt daraufhin 2 Anzeigen beim LKA Berlin. Das LKA Berlin ist für Staatsschutzsachen grundsätzlich zuständig. Da gibt es irgendwie so eine Regelung. Das heißt, wenn Bundesbehörden irgendwas mit Staatsschutz haben, dann gehen sie zum LKA Berlin. Das LKA Berlin sah sich damit irgendwie ein bisschen überfordert und ist sofort damit zum Generalbundesanwalt gegangen. Der Generalbundesanwalt und seine Gefolgschaft haben dann geprüft, haben dann den Bundesverfassungsschutz angerufen und haben gesagt, hier, Verfassungsschutz, sag mal, ob das wirklich Staatsgeheimnisse sind. Also Staatsgeheimnisse und nicht nur Amtsgeheimnis. So. Und das Verfassungsschutz hat dann Papier geschrieben und dann reingeschrieben, das ist Staatsgeheimnis. Daraufhin hat dann der Bundesgeneralanwalt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen zwei namentliche ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen zwei namentlich benannte Personen und gegen unbekannt für die vermeintliche Quelle. Hat jetzt dann auch die Öffentlichkeit, also bitte die Betroffenen informiert und dann ging es ja der ganze los, das Theater. Soweit sind wir alle auf dem Stand. Und heute war es so, dass scheinbar der Generalbundesanwalt hat noch einen Gutachtenauftrag gegeben, unabhängiges, um dann zu klären, ob es wirklich ein Staatsgeheimnis ist. Da kam gestern wohl eine vorläufige Antwort. Da wurde es bejaht. Das hat der Generalbundesanwalt dem Bundesjustizministerium mitgeteilt. Das Bundesjustizministerium hat den Vogel gezeigt und hat gesagt, Alter, hör damit auf. Der Range, der FDP-Mitglied ist, so sei mal angemerkt, dementsprechend auch nicht von dieser Regierung in sein Amt gehoben worden ist, sondern von der Vorgängerregierung. Mhm. Und ist dann an die Öffentlichkeit gegangen, scheinbar wirklich ein wenig lediert. Also der sah schon wirklich ein bisschen, als hätte er nicht geschlafen. Nee, der sieht immer so aus. Also der hat, also normalerweise hat sich nur nicht rasiert, das war alles. Ja. Und hat dann der Öffentlichkeit mitgeteilt, wie betroffen er doch sei, dass jetzt in die unabhängige Justiz, weil es politisch opportun wäre, eingegriffen wurde und er natürlich der Weisung gefolgt sei. Da sehen wir schon unabhängig und weisungsbefugt und so Krempel. Und hat dementsprechend das eingestellt und wurde heute dann vorhin vom Bundesjustizminister in den einstweiligen Ruhestand versetzt. So. Wir haben hier einen Juristen da und das tangiert irgendwie seine Bereiche, weil das irgendwie ein bisschen Verwaltungsrecht ist und ein bisschen Strafrecht. Ja. So. Verwaltungsrecht weniger, eher so, ja, vielleicht, ja, weiß ich gar nicht. Und mich würden da mehrere Fragen interessieren. Ja. So, die erste Sache ist, was ist denn jetzt in diesem Landesverrat? Erzähl mal. Jetzt überfordere ich dich, oder? Hast du mir was anderes vorbereitet? Ja, ich habe mir was anderes vorbereitet, klar. weil, wie war es mit dem Landesverrat? Also, man kann sich ganz gut mal an der Norm entlang hangeln. Das ist gar nicht. Das ist so 98, verkehrt. 97? 97 StGB. So Dunkelnormen im StGB. Dunkelnormen? Ja. Was, wieso Dunkelnormen? Weil da sich normalerweise keine Sau für interessiert? Ja. Das ist halt wie 98 oder 99 ist dann Bumpen, also hier Bundespräsidentenbeleidigung oder so? Oder nee, 91. Und Flagge bepissen und so? Ja, so ein Quatsch halt. Das wird auch nicht geprüft. Ja. In keinem Staatsexamen. In dieser, ja, es ist halt wirklich so. Das kann mal Thema von einer Hausarbeit im großen Schein sein oder so. Machst du es an der Uni mal. Aber das ist halt so lächerlich. Guck doch mal an der, was ist denn in der PKS 2013 zum Beispiel? Schauen wir doch einfach mal, zu wie viel, oder nee, gar nicht wahr, müssen wir die Strafverfolgungsstatistik mal schauen, wie viele Dinger es da tatsächlich gab, wie viele Verfahren es deswegen in einem Jahr gab. Die wird man wahrscheinlich, das wird einstellig sein. Also es ist doch, ich glaube nicht, dass da viel passiert, so. Es ist halt einfach so unter der Dunkelnahme, setzt man die mit auseinander. Also, da wird immer von einer fremden Macht geredet. Genau, wer ein Staatsgeheimnis erstens einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner mitteilt, zweitens oder sonst einen Unbefugten gelangen lässt oder öffentlich bekannt macht, um die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen. Das sind die beiden Alternativen. Und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Da gibt es einen besonders schweren Fall. Also. Es ist so klassische Spionage-Paragraph. Genau. Absatz 1 Nummer 1, haben sie halt nicht direkt irgendwie mitgeteilt, sondern übers Internet. Wahrscheinlich trifft das auch zu, weil das die fremde Macht dann auch vielleicht mitbekommen haben könnte, weil im Internet geht das ja immer. Das ist ein generelles Problem von so Internetveröffentlichungen. Das müsste man vielleicht ein bisschen restriktiv dann auslegen. Also, aber auf jeden Fall, wenn dann Nummer 2. Aber der Satz geht ja noch weiter. Und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt. So, jetzt schauen wir uns mal an, was sind das für Dokumente, die geleakt wurden? Also es geht tatsächlich geht es um eine Aufgabenbeschreibung der Abteilung Internetauswertung des Bundesverfassungsschutzes plus einen Stellenplan, woraus geht, wie viele Stunden der gehobene und mittlere Dienst denn dafür benötigt werden. Genau, das heißt, wir wissen einmal, was da gemacht wird. So ein bisschen grob, so ein bisschen irgendwie zwei Seiten. Grob und so beschrieben, und wir wissen dann, wie viele Mittel da ungefähr, also personelle Mittel, ungefähr dafür eingesetzt werden. Wobei natürlich nicht ganz klar ist, kann natürlich immer noch mehr sein, weil wer weiß, was sie sonst noch für Mittel von anderen Behörden irgendwie beiziehen, weil da irgendwie Amtshilfe geleistet wird oder was auch immer. Und das Ganze war unter vertraulich eingestuft. VS vertraulich, genau, das ist die quasi die zweite niedrigste Geheimhaltungsstufe, wenn man so will. Also es gibt halt, VS heißt immer Verschlusssache, dann gibt es VS-NFD nur für den Dienstgebrauch. Das ist quasi alles, also das allermeiste ist nur für den Dienstgebrauch. Das ist auch oft viel zu hoch, es ist oft eingestuft, obwohl es gar nicht eingestuft sein müsste. Das sind auch viele Sachen, die NFD sind, bekommt man auch ohne weiteres bei einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz zum Beispiel, weil es einfach Quatsch ist, sie geheim zu halten. Das sind einfach, also das wird einfach pauschal, der Stempel. So ein kurzer Vermerk, keine Ahnung was, was ist denn in den letzten 4 Wochen so eine Vorbereitung zum Beispiel so in so einem EU-Referat, habe ich das mal gemacht, Vorbereitung auf ein Gipfeltreffen der EU, was ist denn in den letzten Wochen passiert, und so ein bisschen, also so auf Ebene des Rates und des Europäischen Parlaments, und was hat die Presse dazu geschrieben? Sowas zum Beispiel. Das war halt so ein Vermerk, der war 5 Seiten lang, da habe ich mir jetzt auch kein Bein ausgerissen, das habe ich an 2 Tagen runtergeschrieben, und dann, der war halt auch NFD zum Beispiel, weil ist so. Obwohl, das kann natürlich auch jeder einsehen. Das waren öffentliche Quellen. Genau, und da merkt man auch schon, tut einem ja keiner was. Da geht nichts kaputt. Dann gibt's halt VS vertraulich, das ist sozusagen die erste richtige Geheimhaltungsstufe. Dann gibt's VS Verschlusssache geheim und Verschlusssache streng geheim. Die sind dann auch verschieden definiert. Genau, hier kommt's drauf an, was ein Staatsgeheimnis ist. Was ein Staatsgeheimnis ist, weiß ich nicht. Müsste ich einen Kommentar gucken. So wie jeder andere Jurist auch, so weiß man nicht, die jetzt nachgucken können, interessiert aber nicht. Aber viel interessanter ist ja, und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt. Also der schwere Nachteil muss herbeigeführt worden sein, und zwar kausal durch diese Veröffentlichung. Das heißt zum Beispiel, ein Agent des BND fliegt auf und wird umgebracht. Das wäre zum Beispiel... Könnte sein, weiß ich nicht, müsste mal reingucken, aber man kann sich mal angucken. Erstmal ist die Frage, ist überhaupt über Nachteil darüber entstanden? Man könnte sagen, nee, darum geht's nicht. Man könnte sagen, jetzt wissen wir, was die tun. Das können sie aber auch sofort wieder ändern. Ja, erstens das, aber jetzt wissen wir, was die tun. So, ist das schon ein Nachteil für die Bundesrepublik, ja? Nicht für das einzelne Amt. Nicht für die einzelne Und dann ein schwerer Nachteil, also das liegt schon so fern, dass ich meine, dass hier nicht mein Anfangsverdacht vorliegt. Anfangsverdacht heißt, nach kriminalistischer Erfahrung muss es möglich sein, dass hier eine strafbare Handlung passiert wurde. Der Anfangsverdacht ist dann notwendig, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Genau, hat ganz, ganz niedrige Voraussetzungen. Da könnte man auch mit dem Auge zugedrückt sagen, naja, wir überprüfen es halt mal. Ja, also eher Quatsch. Und da musst du natürlich auch noch reinrechnen, das geht hier nicht nur dann um Meinungsfreiheit, sondern auch um Pressefreiheit. Das haben wir Journalisten veröffentlicht. Das ist so klar, dass es da zu keiner Verurteilung kommt. Es gibt auch einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu, nach der Spiegel-Affäre. Spiegelurteil, Cicero-Urteil, den ganzen Krempel, gibt es ja irgendwie eine Kaskade von. Also das ist relativ klar, dass den Jungs da wohl nichts droht. So. Aber mit so einem Ermittlungsverfahren darf die Polizei oder auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Generalbundesanwalt hat das ja so formuliert, dass er auf Exekutivmaßnahmen verzichtet hat. Ja, kannst halt die Wohnung durchsuchen zum Beispiel. Oder überwachen. Ja. Weil Landesverrat ist ja eine Katalogstraftat. Genau. Könntest du auch machen. Also hier richtig schön, ne, großer Lauchangriff, Lauchangriff und so. Könntest du alles machen, ja. Aber, also, ja, aber nein, weil natürlich auch wenn du das bei einem halbwegs denkenden Richter das beantragt wird, dann wird der auch sehen, ja, aber die werden doch nie verurteilt, so, und dann kann er, dann... Gehe ich richtig von der Ausnahme an, es geht dann zum Ermittlungsrichter beim BGH, richtig? Ja, so, oder das heißt, beim OLG, das kann auch sein. Aber es ist einfach ein erfahrener Richter. Ja, das kriegt kein Richter auf Probe, der da irgendwie gerade 2 Wochen hospitiert hat und jetzt zittrig die erste Verhandlung, keine Ahnung, von einem Diebstahl geringwertiger Sachen verhandelt oder so. Ja, sondern da sind schon gestandene Juristen, die ja auch einen gewissen Auswahlprozess überlebt haben, weil sie nicht die schlechtesten waren. Also So viel Vertrauen kann man schon haben. Ja. Was viel schlimmer ist, ich meine, da kann man sich jetzt immer drüber streiten, hätte das Ermittlungsverfahren eröffnen sollen oder nicht. Da kann man drüber streiten. Da habe ich jetzt ich finde, da gab es ein Argument, was irgendwie geisterte, naja, wenn man ein Ermittlungsverfahren einleitet, dann stoppt die Verjährungsfrist. Genau. Aber dann habe ich gelesen, dass die Verjährungsfrist bei Landesverrat 20 Jahre beträgt. Also bestand auch erstmal keine Eile grundsätzlich. Ja, das stimmt, aber das ist, du musst es anders sehen. Das ist sozusagen noch schonender, jetzt die Verjährung zu stoppen. Okay. Wenn du nämlich aufhörst, beginnt die Verjährung quasi neu. Ja. Die dann wieder unterbrochen werden kann. Maximal kann die Verjährung aber nur das Doppelte der gesetzlichen Verjährungsfrist betragen. Das heißt 40 Jahre, so. Aber wenn du sozusagen jetzt anfängst und jetzt unterbrichst, ja, beginnt die danach halt neu und dann ist sie irgendwann abgelaufen. Also wenn du in 10 Jahren angefangen hättest, hätte das Spiel sozusagen nochmal 10 Jahre länger dauern können. Also auf 20 Jahre dann gesehen. Aber das ist sozusagen, von daher wäre das noch sozusagen grundrechtsschonender, ja, wenn man so will. Okay. Ich finde, man kann das so machen. Es ist auch gute Argumente dafür. Man kann auch sagen, naja, die Pflicht, da nachzuforschen, das sogenannte Legalitätsprinzip, wenn den Strafverfolgungsbehörden, also der Staatsanwaltschaft in diesem Fall, bekannt wird, dass da irgendwo eine Straftat begangen sein könnte, sind die einfach verpflichtet, dem nachzugehen. Das steht so im Gesetz. Der Punkt ist nur, hier haben wir es mit einer ganz neuralgischen Stelle zu tun, nämlich dem Generalbundesanwalt, der politischer Beamter ist. Und deswegen die Erwähnung mit diesem FDP-Parteibuch. Und der aber auch politische Entscheidungen trifft. Denn was er, also das muss nicht jeder machen, da hat jeder auch vielleicht ein anderes Verständnis der Amtsführung. Aber er hat zum Beispiel kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, als Merkels Handy irgendwie ausspioniert wurde und im ganzen NSA-Ding oder auch mal gegen BND ermittelt er ja offensichtlich auch irgendwie auf deutschem Boden rechtswidrig kannst du immer noch einstellen, wenn du sagst, wir kommen hier nicht an Informationen und finden nicht raus, wer es war oder was auch immer, dann kann man es ja einstellen, aber da wurden ja auch keine Ermittlungen angefangen. Dasselbe geht irgendwie im NSU-Komplex, wo man irgendwie auch lasch agierte. Genau, das ist halt auch irgendwie, der trifft offensichtlich auch politische Entscheidungen. Das darf er meinetwegen auch tun, weil er halt eben ein sehr, sehr herausgehobener Beamter ist, der sowas dann auch irgendwie machen kann. Man kann darüber streiten, aber ich will ihm das jetzt mal zugestehen, aber dann kann er halt nicht sagen, in diesem Fall eröffne ich das und wenn dann jemand dagegen ist, meckere ich rum, dass das jetzt ja, dass andere Leute das scheiße finden und das irgendwie das dann für politisch nicht opportun halten und ihn deswegen kritisieren, wo er doch selber schon immer die letzten Jahre offensichtlich politische Entscheidungen getätigt hat. Das finde ich, das ist halt schon mal lächerlich. Also kurze Frage. Er hat in seiner Rede erwähnt, dass es ja um Eingriff in die unabhängige Justiz geht. Ja, das ist halt der absolute total Bullshit. Das ist halt, und da habe ich mich, das war so der Punkt, das alles hätte ich mir noch irgendwie mit machen lassen. Ich sagen können, okay, das ist halt irgendwie so ein Louis, der will ja das jetzt, er kommt eh nicht mit der Nummer durch, ja. Er will den schwarzen Peter nochmal wegschieben. Genau, lass ihn doch, aber das hätte ich ihm meinetwegen auch noch alles irgendwie durchgehen lassen, hätte er sich mal 3 Monate irgendwie aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, dann wäre so alles wieder vergessen gegangen, der Typ wäre sowieso nächstes Jahr in Ruhestand gegangen und dann ist auch gut. So. Nur dann hat er sich halt auf die Unabhängigkeit der Justiz berufen, was prinzipiell richtig ist. Ja, es gibt die Unabhängigkeit der Justiz, nur da fällt er nicht drunter. Wir schauen einfach an der Stelle mal ins Grundgesetz. Das soll ja mal helfen, da kann man solche Dinge ja immer gerne nachlesen. Wo sind wir denn hier überhaupt so? Wir nehmen uns jetzt erstmal, wir nähern uns der ganzen Sache erstmal einfach gesetzlich. So, wir nehmen die Paragraphen 146 und 147 des Gerichtsverfassungsgesetzes uns mal zur Brust. Ja. Und gleich in der Zusammenschau mit den Vorschriften aus dem Grundgesetz wird das denn auch deutlich. Also, 146 heißt, die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisungen ihres Vorgesetzten nachzukommen. Man merkt schon, aha, da gibt es irgendwie, das sind Beamte, die sind irgendwie weisungsgebunden und wenn ein Chef sagt, mach A, dann müssen die A machen, wenn ein Chef sagt, mach B, müssen die B machen. Das scheint ihm so zu sein, steht hier im Gesetz. Dann steht hier, das Recht der Aufsicht der Leitung steht zu in 147. Erstens dem Bundesminister der Justiz hinsichtlich des Generalbundesanwalts und der Bundesanwälte. Zweitens, drittens, das interessiert uns mal nicht. So, das heißt, irgendwie ist da schon jemand beweisungsbefugt, das gibt das Gesetz offensichtlich so her. Also der Gesetzgeber, und das ist auch nicht irgendwie seit gestern so, das hat die Große Koalition nicht im Eilverfahren durch den Bundestag gebracht, sondern das ist halt irgendwie schon sehr, sehr lange so. auch noch sozusagen vorkonstitutionell war das so, dass Staatsanwälte weisungsgebundene Beamte waren, wo im Endeffekt dann auch der höchste Chef dann durchentscheiden darf. Also denkt man sich schon, naja, okay, das ist irgendwie erlaubt, aber wie Unabhängigkeit der Justiz, da habe ich mal was gehört, hat er nicht vielleicht doch recht? Ja, die Unabhängigkeit der Justiz gibt es halt auch, aber da fällt er nicht drunter. Wir schauen in Artikel 92 Grundgesetz, die rechtsprechende Gewalt, ja, das ist hier die Judikative, darum geht's, die ist unabhängig, ist den Richtern anvertraut, heißt es da. Sie wird durch das Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt. Und dann gibt es noch Artikel 97 Absatz 1, die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. Da steht nichts von Staatsanwälten. Mhm. Oder Beamten. Es gibt in Deutschland keine unabhängigen Staatsanwaltschaften. In Italien zum Beispiel gibt es das. Das ist auch eine durchaus, wie ich finde, politisch opportune Forderung zu sagen, wir brauchen auch unabhängige Staatsanwaltschaften, zumindest zu einem gewissen Grad, damit eben solche Abhängigkeiten zur Politik nicht entstehen können. Das ist alles völlig richtig. Aber er hat hier den Eindruck erweckt und das auch absichtlich getan. Der ist ja nicht auf den Kopf gefallen, hat auch Jura studiert. Ja, das heißt, zu diesem Job gekommen. Genau. Also wenn er das nicht weiß, ja, dann zweifle ich an den Fähigkeiten des Mannes dahingehend, dass er das Amt überhaupt irgendwie einigermaßen ausreichend ausüben kann. Aber das glaube ich nicht. Er hat absichtlich den Eindruck erweckt, dass da irgendwie die Unabhängigkeit der Justiz beschossen werden sollte, so, die für ihn formal einfach nicht da ist. Das, also es ist, der Gesetzgeber sagt, es ist okay, wenn da jemand durchregiert. Wir erlauben das vom Gesetz her. Was natürlich auf der anderen Seite dazu folgt, dass es dann eventuell ein Riesenskandal sein kann, wie es zum Beispiel in Hessen war, wo ganz komischerweise Ermittlungsverfahren gegen Söhne von Spitzenpolitikern eingestellt wurden wegen Körperverletzung und so. Wie konnte das denn nur passieren? Und solche Kisten oder auch, da gab es dann noch diese Fälle mit den etwas zu forsch auftretenden Ermittlern vom Finanzamt, ja, die dann irgendwie einstweilen in den Ruhestand versetzt wurden, weil sie angeblich psychisch krank waren und so. Also komischerweise dasselbe Bundesland wieder. Genau, komischerweise wieder Hessen. Ich weiß gar nicht, was in Hessen, wer regiert da irgendjemand komisches? Wer weiß ich. Ne, egal. Aber am Ende ist auch dann die vierte Gewalt, die dann draufhaut auf solche Themen. Ne, aber genau, das ist halt der Punkt. Der Gesetzgeber sagt, das ist halt irgendwie zulässig. Man merkt auch schon, so eine Einflussnahme kann halt auch nur in engen Grenzen irgendwie stattfinden. Und das ist auch so. Und wo da Missbrauch betrieben wird, da wird eigentlich auch schon oft mit den ziemlich stark mit dem Hämmerchen draufgekloppt. Und wenn mal was richtig Krasses passieren würde, dann hier ist es ja alles, sind letztendlich nur so ein paar Kinkerlitzchen, die jetzt schon eine halbe Staatsaffäre auslösen, weil ewig klar ist, dass dieses Ermittlungsverfahren irgendwann eingestellt wird. Oder spätestens mit einem Freispruch endet. Vor allem Im allerschlimmsten Falle. Vor allem hat der Dienstherr von Range ja ihm ja schon vor Wochen mitgeteilt, Alter, pass mal auf, lieber. Genau, und dann hat er auch noch gesagt, ja, hier, und übrigens wird mir hier voll reinregiert, und das stimmte wohl auch nicht, weil Heiko Maas hat gesagt, wir haben da Freitag eben schon drüber gesprochen, dass wir das, und zumindest hat Heiko Maas das so dargestellt, als würden die einvernehmlich zum Schluss gekommen sein, dass dieses Gutachten, dass der Auftrag des Gutachtens zurückgenommen werden soll und so. Auf jeden Fall hat er da den Eindruck erweckt, also er hat absichtlich, na, wie sagt man das denn? Er hat so eine Art Lüge provoziert. Also, eine Nebelkerze. Ja, nee, aber er hat ja so getan, als würde etwas auf ihn zutreffen, was nicht stimmt. Und hat das auch ganz absichtlich gemacht. Das ist schon so eine Art Lüge. Und das hat ihn halt maximal disqualifiziert. Und deshalb ist heute Abend der Justizminister vor die Kameras getreten und hat gesagt, dass er noch in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt noch heute Abend beim Bundespräsidenten den Antrag darauf stellen wird, dass das Vertrauen sei nicht mehr vorhanden. Genau, dass der Generalbundesanwalt jetzt in einstweiligen Ruhestand versetzt wird. Genau. Ja, völlig so. Richtige Handlung. Es gibt zwar einen Nachfolger, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht relevant. Ist gerade irgendwie Generalstaatsanwalt in Bayern, München, Dr. Oder so. Frank. Genau. So. Der Staatsanwalt, dem die Frauen vertrauen. Genau. So, also am Ende, und jetzt am Ende muss man eigentlich noch so dann neben der Rolle, da gehen wir jetzt wieder zurück auf die politische Ebene, weshalb halt überhaupt ist das Bundesverfassungsschutzamt, dessen Dienstherr der Innenminister ist, denn diese Anzeigen, denn überhaupt gestartet, weil sie wussten ja, in welche Richtung das geht. Die haben ja bewusst ja auch in ihren Aussagen über dem GBA klargemacht, dass ein Staatsgeheimnis und da müsse jetzt ermittelt werden. Das ist dann eher so die politisch zu klärenden Fragen noch in der Zukunft. Weil mit dem Rücktritt oder mit dem Rauswurf ist das ja nicht erledigt. So. Was mich nochmal interessieren würde, was für ein Gutachten hat er da überhaupt bei wem in Auftrag gegeben? Das habe ich nirgendwo richtig lesen können. Also grundsätzlich möchte ich mal meinen, dass wenn ich irgendeine Strafverfolgungsbehörde habe, wo jede Menge Juristen arbeiten. Also ich war schon mal, also ich stand mal vor der GBA in Karlsruhe, war schon, da sind so 10, also 8 Meter hohe Wände und großes Gebäude, die haben sich da ordentlich eingebunkert. Die haben auch alle eine ordentliche Bibliothek und die haben auch einen anständigen Back-Online-Zugang wahrscheinlich. Ja. Also es wird ja auch nicht so sein, als hätten die jetzt irgendwie keine Rechercheinstrumente. Oder heißt das einfach nur intern, haben wir das irgendwie zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern gegeben? Nee, es war tatsächlich ein externer Gutachter. Was ist das? Das ist doch schon erstmal, das ist doch eigentlich schon so der erste Offenbarungseid. Wir sind irgendwie zu dumm, als dass wir das einschätzen können. Das ist doch eigentlich Quatsch. Um Rechtsbegriffe, das ist ganz oft, wird sowas vor Zivilgerichten irgendwie beantragt. Um Rechtsbegriffe auszulegen, braucht man keinen Gutachter, weil das ist originäre Aufgabe der Justiz, ja. Rechtsbegriffe auszulegen. Dafür ist man auch ausgebildet worden. Da muss man. Aber genau das hört sich schon nach einer politischen Scheidung an, nach dem Motto, wir haben jetzt mal einen externen Gutachter gegeben, damit können wir sind ja fein raus mit dem Ergebnis. Da hört sich das schon irgendwie nach einer politischen Entscheidung an. Ja, das ist alles irgendwie ein bisschen eigenartig. Genau. Aber halt mit der Ansage heute Morgen hat er total den Vogel abgeschossen und da war auch klar, dass er nicht mehr tragbar ist. Ja. Eigentlich gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich wollte einfach nochmal die ganzen Hintergründe und diese Aussage von heute Morgen Dienstag immer zerlegt haben wissen, weil ich habe mich schon gewundert. Es gibt auch, wer nochmal einen pointierteren Rand hören möchte, es gab noch ein Interview im Deutschlandfunk mit dem ehemaligen Richter vom Bundesgerichtshof Wolfgang Neskovic. Genau, der nochmal das in nochmal 1,30 pointiert, auch mit 146 und 147 Gerichtsverfassungsgesetz nochmal ein bisschen das mal prügelt. Genau, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, ich habe dann irgendwie einen Beitrag gesehen von Tagesschau 24 oder so, wo dann auch explizit aus der Rechtsredaktion jemand dazu ein kurzes Interview mit dem Moderator hat führen dürfen und der ist da gar nicht drauf eingegangen. Der hat einfach nur wiedergegeben, was der Generalbundesanwalt von sich gegeben hat und das war seine Berichterstattung. Also hat keine Einordnung stattgefunden. Das war aber, glaube ich, das Interview war heute, das war auf Tagesschau verlinkt, das war von 9.45 Uhr. Ja, das ist doch 10 Minuten nach, aber. Das ist doch scheißegal. Als Rechtsabteilung solltest du mal so schlau sein. Als Rechtsredaktion, ja, also da muss ja irgendwie mal jemanden Hut auf haben, der sich ein bisschen auskennt. Und ich war nämlich gerade auf dem Weg in die Bibliothek zum Lernen und habe das nur so auf Twitter halbwegs gelesen, was er da gesagt hat. Da war mir schon klar, das ist halt himmelschreiender Unsinn. Und das Einzige, was ich halt noch gemacht habe, ist halt die genauen Nummern sozusagen der einschlägigen Vorschriften rauszusuchen. So, und da musste auch, also das fand ich schwache Leistung, ARD. Leistung. Die Rechtsredaktion der ARD hat sich dann eher darauf beschränkt, dass sich dann die Körpermerkmale wie 3 Tage Bart in einem Absatz nochmal ausbreiten. Was ist denn da los? Aber es ist doch jetzt nicht so, dass da irgendwie nur so Louis arbeiten oder sind die auch alle im Urlaub? Scheinbar. Ich wollte gerade fragen, es ist doch alles irgendwie auch Sommerloch. Das ist Sommerloch, ja. Ja, ja. Also so ein Sommerloch hatten wir schon lange nicht mehr, so Staatsaffäre. Wobei, ab wann ist eigentlich Staatsaffäre und ab wann nicht? Gibt es da eine Definition? Ja, ich glaub, Staatsaffäre ist, wenn zwei Staaten, ohne dass andere Staaten das mitkriegen, miteinander so abends verabreden, mal so auf den Parkplatz fahren, hier irgendwo in Brandenburg an der Raststätte und dann Iu machen. So. So. Wie würde das eigentlich aussehen, wenn Staaten Kinder kriegen würden? Staaten Kinder kriegen würden? Naja, also wie sehe zum Beispiel ein Kind von das gemeinsame Kind von Rumänien und Kasachstan aus? Ja, ohne jetzt logistisch zu sein, ich hätte ja jetzt Klischees und Vorurteile. Aber genau, runzelig vermutlich. Oder so, wie sähe ein Kind, was wäre das für ein Land, ja, was entstehen würde, wenn irgendwie Südkorea und meinetwegen Brasilien, so quasi so ein Mischland aus Südkorea und Brasilien. So ein hochdigitalisierter Karneval. Zum Beispiel. So. Genau. Mit knappen Bikinis. Genau. Und aber sehr blasse Haut. Sehr blasse Haut, ja. Sehr blasse Haut. Ich könnte mir höchstens noch irgendwie, ja, wobei so Deutschland und Schweden, so nymphomanische Preußen. Ich finde Deutschland und Schweden, das ist alles schon, das ist zu nah, auch geografisch beieinander, da sind auch die kulturellen Unterschiede nicht groß genug, als dass es irgendwie knallen würde, habe ich den Eindruck. Aber was ist denn so, also ich meine, kann ja irgendwie... Japan und Kanada. Ja, ist sehr schön. Japan und Kanada. Die Weite gleichzeitig mit der Enge. Ja, so vielleicht auch einfach so blasse Holzfäller. Mit sehr glatten Haaren. Mit sehr glatten Haaren und Rauschebart. Mit Platzangst und Klaustrophobie. Oder Elch-Sushi. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn England so auf Sauftour geht, dann kommt halt Australien raus. Oh Gott, England. Boah, man kann ja überall dann so ein bisschen England reinkreuzen. Ja. Schon ist die ganze Gesellschaft versaut. Ja. Schiefe Zähne, Minzsoße, alles für den Hund. Dumm wie Brot. Ja. Rote Haare. Ja, nee, oh ist Gott. Ja immer irisch. Ach. Ja, komm, das fängt aber schon, ja. Da fährst du nur durch den Tunnel. Ja. Und auf der Insel ist schon alles rothaarig. Ach ja. Ja, schade, dass mir der Gag nicht irgendwie heute Vormittag eingefallen ist, dann hätte ich mir noch ein paar Gedanken machen können. Naja, egal. So, ich weiß nicht, wie weit sind wir in der Zeit vorangekommen eigentlich? Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, dann noch zu reden, weil wir sind bei. Was ist eigentlich die nächste Karte? Die nächste Karte? Naja, wir können ja drüber reden. Und zwar ist mir jetzt aufgefallen, dass ich jetzt. Seit einer Woche zwei Jahre in Berlin wohne. Dasselbe gilt auch für Renke. Ja, mit ein bisschen Vorsprung. Ja. 2-3 Monate Vorsprung. Und das ist schon krass. Nee, 5 Monate Vorsprung. Wann bist du hergezogen? März, ja, okay. Ja, ich kann nicht klagen. Berlin war bisher sehr gut zu uns. Ja, zu mir auch. Ich glaube, es ist geil. Oh, guck mal, jetzt geht diese Fiki-Fiki-Sendung im ZDF los. Wo sie Arschficken erklären. Und das von meinen Gebühren? Ja, Gebühren, ich wollte gerade sagen. Beiträge. Ja, komm, jetzt die aber juristisch gesehen keine Beiträge sind. So. Warum? Naja, weil du kriegst ja. Ja, ist egal. Da gibt's so, ja, will ich jetzt nicht. Also ich habe mal ein paar so Laien-Dinger durchgelesen zu dem Thema. Weil Beitrag ist ja gegen Leistung und Fu. Und das wird ja eher mit so erklärt, dass das ja eine Demokratieabgabe sei und so Krempel. So. Ist ja auch egal. Ja, wir können jetzt auch die Definition davon durchgehen. Ich habe es gerade schon aufgerufen. Das ist bescheuert, weil das ist auch überschneidet sich teilweise. Da müssen wir lange drüber diskutieren. Egal. So. Sorry. Ja, aber ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich noch ein Fazit zu Berlin. Aber ehrlich gesagt, habe ich mich auch nicht vorbereitet. Groß. Ja, das ist schön. Das ist immer gut, wenn man so ein Thema mitbringt und sich nicht vorbereitet. Vielleicht, ich ordne nochmal meine Gedanken dazu und werde nochmal demnächst drüber sprechen. Dann werde ich eine große Berlin-Kritik machen. Weil es gibt ein paar Dinge, die einfach scheiße sind in dieser Stadt. Zum Beispiel, das könnte man vielleicht dann auch mit Vorbereitung könnte ich auch was dazu bringen, weil ich auch früher total unbedingt immer noch hin wollte und jetzt bin ich froh, um ein Besucher zu sein. Also das ich, kommt dazu. Ich höre gerade aus persönlichen Gründen das komplette Archiv von Sanft und Sorgfältig durch. Und da haben die beim Rundfunk Berlin-Brandenburg laufen. Genau. Und da also mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und da habe ich eine alte Folge aus dem November 2012 gehört. Eine der ersten Folgen, die die beiden zusammen gemacht haben. Und da ist Olli Schulz ein paar Minuten zu spät gekommen, weil die S-Bahn nicht fuhr. Und er sagte einen sehr schönen Satz, wie ich fand, der auch nach wie vor sehr gut passt. Berlin, eine Stadt, gibt auf. Also wenn man sich so ein bisschen die Verwaltung von Berlin anguckt, auch der politische Teil, so gerade so Sachen, so Bürgeramtstermine, da hat Berlin einfach aufgegeben. Da hat man das jetzt im freien Markt überlassen, du kannst jetzt Bürgeramtstermine auf dem Schwarzmarkt kaufen. Ja. Hat Berlin einfach aufgegeben. Es wird, glaube ich, in 50 Jahren nicht klappen, dass du dich in den vorgesehenen 2 Wochen meldest. Höchstens fängt irgendwann in einem Monat irgendwie so ein übereifriger Jurist in irgendeiner Behörde an, die Leute den Ordnungswidrigkeitsverfahren reinzudrücken, weil sie sich in 2 Monaten. Ja, aber das geht doch nie durch. Ja. Das kann doch keiner. Also ja. Du kannst ja auch nicht von jemandem erwarten, dass er dann irgendwie also ich meine, das okay, vielleicht in Berlin schon eher, weil hier sowieso keine Arbeit hat, aber Nee, aber eigentlich nicht. Nee, nee. So. Dass die aber halt irgendwie Spandau fahren, um sich umzumelden, obwohl die halt irgendwie in Rudow wohnen oder so. Ich finde es aber witzig, diese, ja, sorry. Ja. Ja, eigentlich kannst du auch das Einwohnermeldewesen in Berlin auch abschaffen. Das ist eh ungenau, die Daten. Hier ist eh ständige Fluktuation mit spanischen 3-Monats-Bewohnern und Ausstauschstudenten und pipapo. Ich glaube, das Meldewesen in Berlin ist, glaube ich, auch so unaktuell wie nur möglich. Also ich bin gemeldet, aber das hat aber auch einen halben Tag Warten in der Yorkstraße bedeutet. Bin da hingegangen, hab eine Nummer gezogen, hab einen halben Tag gewartet. So. Krass. Aber ich muss von außen mal betrachtet sagen, dass mich das immer sehr wundert, dieses Berlin gibt auf oder Berlin ist so komplett im Arsch und so am Ende. Ich finde das im Vergleich zu anderen Städten, in denen ich gewesen bin, gar nicht so. Also ich finde, dass relativ viel auf eine bestimmte eigene Art auch verhältnismäßig ordentlich organisiert wird. Das funktioniert zumindest und man muss sich da nicht irgendwie. Ja, natürlich, das funktioniert lustigerweise immer, ne? Genau. Also das ist Klagen, was ich meine. Klagen ja. auf hohem Niveau, weil genau. die BVG ist wohl einer der besten Verkehrsbetriebe in diesem fucking Deutschland. Trotz allem kriegt genau. die BVG hin, irgendwie die 30 Millionen Fahrgäste hin und her zu fahren, ohne dass das System vollständig in allen Ecken und Kanten implodiert und kollabiert. Ja, also da ist London wesentlich schlechter dran. So. Ja, also klar, ÖPNV ist hier wirklich hervorragend, das ist schon so. Aber es gibt halt Sachen, die halt echt ja. Kacke sind und es interessiert sich auch irgendwie keiner dafür, dass hier irgendwie so ganze Straßenzüge irgendwie total vermüllen. Also es gibt jetzt den Beitrag von die Kader auf in dem ABC-Blog über das Ostkreuz. Ja, das habe ich gesehen. Den fand ich echt schockierend. Ich dachte mir so, das ist hier vor allem, wir reden hier von Friedrichshain-Kreuzberg, wo ich auch hier wohne, wo wir gerade sind. Das ist halt der Bezirk mit den durchschnittlich teuersten Mieten. Genau, und das ist eine grüne Wählerschaft. Die CDU kommt hier unter 10%. Genau, und das ist, aber ich meine, da hinten ist halt auch so, ist da ist halt auch irgendwie so Ballermann um die Ecke, ne? Das ist halt schon so eher. Ja, aber Party. trotzdem, wenn es wirklich so krass versifft. Genau, da kümmert sich dann irgendwie keiner. Ja. Ich meine, klar, hier ist halt auch das, also Berlin ist halt pleite, ist halt auch irgendwie kein Geld da, aber da muss man sich halt auch mal vielleicht überlegen, ein bisschen Geld ranzuschaffen, um irgendwie so diese ganz einfachen Aufräumaktionen. Also einmal anschaffen gehen als Stadt. Ja, genau. Ja, einfach mal ist das, ich habe jetzt räumlich nicht so genau im Kopf, aber ist es nicht einfach, dass man vielleicht auch dann mal gesagt hat, da ist Scheiß drauf, da ist es Baustelle, das machen wir in 3 Jahren ordentlich? Ja, aber das funktioniert nicht, das geht nicht, weil du jetzt in vielen Teilen Berlins Rattenprobleme kriegst. Ja. Ach so, okay. Massiv Rattenprobleme. Da ist halt die Schadnager, wie es so schön heißt, die verbreiten sich da und dann kriegst du sofort ganz andere Probleme. Ne? Du willst einfach nicht New Yorker Zustände haben, wo du irgendwie anfängst, die Ratten zu zählen, du kommst auf Einwohnerzahlen, die echt dir schwindelig machen. So. Also Berlin hat ja schon seine Rattenprobleme. Ja, das Problem ist ja, wenn du halt Ratten irgendwie an sichtbaren Flächen hast, dann kannst du halt davon ausgehen, dass die Zahl an Ratten, die da wirklich ist, noch viel höher ist. Und da musst du irgendwie massive Mittel auffahren, um dagegen vorzugehen. Und dann wird es wirklich Köder teuer. Auslegen, wird es teuer und dann wird es vor allen Dingen auch gefährlich. Ja. So, du kannst halt irgendwie nicht einen Stadtteil für 2 Wochen abriegeln und einmal durchräuchern. Ja. Funktioniert halt nicht. Wir sind ja nicht beim Tatortreiniger hier. Außer in Holland, da geht es vielleicht. Einfach so eine Feuerwerksfabrik in die Luft jagen. Ja. Ja, also, nee, aber ansonsten muss ich sagen, Berlin war sehr gut zu uns. Ich habe auch den Eindruck, dass ich, wenn wir in Göttingen wohnen geblieben wären. Was ergänzend. Ich erwarte kein sauberes Berlin. Das habe ich nie erwartet. Nee, nein, natürlich nicht. Das ist und ich verstehe, dass wenn ich sonntags früh hier rausgehe, dass da Kotze rumliegt. Da ist halt, das ist hier eine Partystraße, Feierabend, ist so. Aber wenn da halt der Müll 3 Tage rumliegt, dann kriege ich irgendwie, dann wird es mir ehrlich gesagt komisch. Dass da halt nicht sofort die BSR, wie sie es halt Montag, also mittlerweile Krise, also im Sommer, also jetzt weiß ich nicht, wie es ist, aber regelmäßig auf der Oberbaumbrücke, die ja ein ordentliches Urinproblem hat, wird ja mit dem Kercher durchgegangen, um irgendwie diesem Geruch Herr zu werden. Ja. Aber es gibt halt Ecken auf dieser Warschauer Straße. Also wenn du runtergehst, U-Bahnhof Warschauer Straße, die Treppe runter zu Lidl auf den Warschauer Platz. Ja. Da wird dir schwindelig und das ist echt widerlich. Aber dann kannst du an der anderen Seite fragen, warum pisst der gemeine Berliner aber auch in jede scheiß Ecke? Es ist wie bei. Ja, klar, das ist halt auch irgendwie echt, das ist auch irgendwie echt bescheuert. Ich meine, ich wohne jetzt da irgendwie an der Drogen-U-Bahn-Linie. Also das ist halt schon ein bisschen eigenartig alles, aber. Also nicht, ja, nur, ich weiß, also nicht nur Berlin hat aufgegeben, sondern auch Teil seiner Einwohner hat. Ja, ja, also ich verstehe auch nicht, was ich zum Beispiel nie verstehen werde, ist, zum Beispiel an der Janowitzbrücke, wenn man da von der S-Bahn zur U-Bahn runterläuft, ja, von der S-Bahn zur U8, da stinkt es auch einfach immer nach Pisse. Da riecht es auch so, wie es gelb ist, ne? Ja, generell. Genau. Ja, ja. Aber da frage ich immer, mich, ehrlich gesagt, jedes Mal. Hast du schon mal eine U-Bahn-Station mit Toilette gesehen? Nee, das stimmt. Es gibt auf dem Alexanderplatz eine U-Bahn-Station wohl eine Toilette. Wo? Da irgendwo auf der Verteilebene, das könnte sogar schon S-Bahn sein. So, da gibt es irgendwo was. Ja. Ich habe Schilder gesehen. So. Das heißt ja noch lange nicht, dass da auch eine Toilette ist. Ja. So, also ich frage mich, warum es nicht mal hinten nicht hinbekommt, irgendwie auf den größeren, selbst auf dem Ostkreuz, im Ostkreuz gibt es, das ist ja ein riesiger Umsteigebahnhof, ja, hat man es geschafft, einen McDonald's hinzuknallen, aber kein WC-Center. Nicht mal für 50 Pfennige. Also das sind so Sachen halt, die ich nicht verstehe. Ja, das ist schon alles. Aber trotzdem, um nochmal dieses auszuführen, dass ich glaube, dass Berlin sehr gut zu uns war. Ich glaube, dass wenn wir in Göttingen wohnen geblieben wären oder auch noch aus Friesland gezogen wären wieder oder sonst wohin, wäre auch einfach sozusagen das Leben mit Kindern nicht so, also wäre schwieriger überall anders. Du kannst ja dein Kind ja in die S-Bahn setzen und ist halben Tag beschäftigt. Nein, du hast dieses Wort trotzdem ab dem ersten, von den ersten Lebensjahren einen Anspruch auf Unterbringung, ja, auf Verwahrung deines Kindes. Verwahrlosung des Kindes, ja. Und du wartest natürlich länger, weil immer erst im August was frei wird, aber es ist zum Beispiel, wenn du das wie ich brauchst, ja, und das halt dem Bezirksamt klar machst, dann sind die auch, zumindest haben wir das bisher so erlebt, die sind immer super umgänglich. Da gibt's auch noch einigermaßen schnelle Bearbeitungszeiten, da wartest du halt nicht wie beim Wohngeld Bescheid irgendwie 4 oder 5 Monate, sondern was schon einigermaßen bizarr ist, sondern das geht ist halt schon, ist, verstößt das nicht eigentlich schon die Europäische Menschenrechtskonvention? Ja, also im Prinzip kannst du halt, Wartezeiten? Im Prinzip kannst du halt nach 3 Monaten wegen Untätigkeit Klage erheben, ja, ohne dass du ein Vorverfahren durchführen müsstest. Man könnte sich das alles auch im Eilverfahren die ganzen Sachen auch besorgen und so, aber das ist ja auch nicht der Aufwand, den man dann scheut. Ja. Egal. Nein, man kriegt dann auch eine Tagesmutter vermittelt oder einen Tagesvater vermittelt und so, das geht dann halt irgendwie doch schon. Und dass einfach diese Einrichtungen für Kinder hier einfach, dass das alles so unkompliziert funktioniert, das ist halt einfach ein mega krasser Bonus. Das könnte man auf dem Land total vergessen. Mhm. Und selbst in einer Stadt wie Göttingen ist es sehr schwer. Ja. Interessant. Mhm. Und das ist hier halt überhaupt kein Problem. Und es ist auch immer so, dass wenn du, also klar, es gibt so gewisse Bezirke, da ist halt sehr viele Familien mit sehr vielen kleinen Kindern, da ist es schon eher schwierig, direkt was um die Ecke zu bekommen. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der irgendwie mehr als 3 oder 4 U-Bahn-Stationen zur Kita fährt, der es nicht auch will, weil irgendwie die Kita ganz besonders ist und man unbedingt dahin will oder so. Oder da irgendwie Freunde sind oder was, weiß der Geier was. Also das ist halt irgendwie immer alles irgendwie möglich. Und das ist schon eine enorme Erleichterung. Und ich glaube, das wäre überall anders schlimmer. Und auch die Berliner Unis, also meine Frau studiert jetzt da wieder, die sind auch irgendwie wesentlich familienfreundlicher, als es zum Beispiel in Göttingen war. Also an der FU studiert sie ja. Also in Göttingen, weiß ich noch, konnte man halt ein Urlaubssemester nehmen wegen Schwangerschaft, wenn das Kind da ist. Aber da darfst du halt noch nichts machen. Hast du halt auch keine Vergünstigung als Student und so, kein Semesterticket, okay, und so Quatsch. Gar nichts, okay. Und sie kann jetzt einfach in den ersten 3 Jahren Urlaubssemester für Erziehung, also Erziehungssemester nehmen. Und das bewirkt einfach, dass die Prüfungsordnung, dass die Fristen der Prüfungsordnung für dich stehen bleiben. Und sie bleibt jetzt immer im ersten Semester. Aber kann alle für Vorteile die nächsten nutzen. 3 Jahre. Sie hat weiter ein Semesterticket, sie kann weiter vergünstigt in Mensa essen gehen, sie kann auch Klausuren mitschreiben und Prüfungen ablegen, soweit sie es einrichten kann. Und nach 3 Jahren, wenn das vorbei ist, dann läuft es weiter, dann kommt sie quasi mit Beginn des 4. Jahres kommt sie dann ins 2. Semester. Das ist super, ja. Genau, und das ist irgendwie so dieser Gedanke, so dieser Vereinbarkeit von Familie mit restlichem gesellschaftlichen Leben. Ich will es mal extra nicht Familie und Beruf sagen, sondern Familie mit restlichem gesellschaftlichen Leben, der ist einfach hier schon viel weiter fortgeschritten. Das heißt nicht, dass hier alles irgendwie in Ordnung ist und dass es nicht andere Sachen gäbe, die irgendwie ganz schrecklich wären oder auch so Sachen, die irgendwie nirgends angegangen werden, nicht mal hier. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, schon ein Luxus, den diese Stadt mir bieten kann, die ich sonst nicht bekommen hätte. Und vor allen Dingen, also quasi für nix. Ja. Ich weiß gar nicht, ab wann man überhaupt gar nichts mehr zahlt. Ich glaube, ab 3 oder so. Ja, ja. Zahlt man gar nichts mehr in Berlin. Und unter 3 soll irgendwann, ist es die politische. Genau, soll auch, aber ich meine, wenn sogar für Leute, die jetzt, ich meine, das ist natürlich dann nach Einkommen gestaffelt, ja, klar, aber wo wir beide in Ausbildung sind, ist das einfach verschmerzbar für uns. Wir sind jetzt in der Kita, wo schon relativ viele Extrakosten für extra Essen noch berechnet werden und wir zahlen an Gebühr 65 Euro im Monat oder so. Ja. Also insgesamt. Ja. Und halt dann ab Dezember gar nichts mehr. So. Für 60 Euro kriegst du Sky-Paket. Also zahlen wir nur noch mal die 20 Euro extra für Essen. Für den Nachmittagssnack, den sonst andere Kitas nicht haben. Also ich glaube, allein Berlin, was an kulturellem Leben, das ist schon massiv. Genau. So. Das Einzige, was ich mich, es gibt ja, ich weiß nicht, wie es eure Oma, also deine Oma jetzt gesagt hat, aber so nach dem Motto, Berlin, passt doch auf dich auf. Ich habe doch letztens gehört, bei TAF lief doch folgender Beitrag. Nee, meine Oma guckt doch keine Privatsender. Ja, aber meine, und das ist immer noch jedes Mal so, hast du jemals das Gefühl, sich unsicher zu fühlen in Berlin? Nee, aber das liegt auch dran, dass ich fast 1,90 Meter groß bin und über 100 Kilogramm wiege. Ich glaube, da habe ich einfach einen körperlichen Vorteil und das überschätzt man, glaube ich, leicht. Also ich habe, klar gibt es irgendwie Situationen, wo man nachts irgendwie durch Leute durchläuft, die so ein bisschen komisch so Käppi aufhaben und nach unten gucken, wo man jetzt denkt, na, möchtest du mich vielleicht schlagen? Aber passiert da nichts. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Ding, wenn man körperlich anders gebaut wäre, würde das schon ganz anders aussehen, geschweige denn ganz anders bei Frauen. Ich glaube, da ist schon echt sehr problematisch. Okay. Wobei Gefahr auch nie da ist, wo man das Gefühl hat, dass sie ist, sondern meistens ganz woanders. Also das kann dir überall, kann dir Zeug passieren, wo es total friedlich wirkt. Das ist mehr auch schon mal erfahren. Selbst also die Drogendealer auf der Warschauer sind freundlich. So. Ja, das stimmt. Also in diesen 2 Jahren Berlin, also ich hatte immer die Angst, dass ich es bereuen werde, aber ich habe bis jetzt noch nicht bereut. Ja. So. Dementsprechend bin ich das nett. Vielleicht kann ich mich nochmal auf eine andere Großstadt einlassen, um mal ein bisschen andere Aspekte zu sehen. Wobei ich alleine schon die Spätikultur für quasi unverzichtbar für meinen Lebensstandard sehe. Und ganz, ganz besonders glaube ich für mich persönlich auch, dass hier einfach die Ausbildung des Kammergerichts auf das zweite Staatsexamen hin ziemlich gut ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass mit den Kolleginnen und Kollegen, die ich so kenne, die in Niedersachsen das Referendariat gemacht haben, dass das bei denen so cool ist. Dass das irgendwie so schön organisiert und so. Weiß ich nicht, das wirkt hier irgendwie mehr aus einem Guss. Ja. Also für mich ganz persönlich, jetzt nur auf mich betrachtet, war das auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Also auf Sand könnte ich sie mir ziehen, vielleicht kann ich mich nochmal für eine andere Großstadt entscheiden. Also München schließe ich mir definitiv aus. Ach. Das, glaube ich, ist schon fies. Hamburg könnte ich mir vorstellen, wenn, dann als ich eine andere ausländische Großstadt. Hamburg ist mir zu teuer, München ist mir zu teuer und zu ekelhaft. Na, gehen wir mal absolut von der Leistbarkeit ab, aber halt München wäre schon so eher ekelhaft. Da wohnen halt, es ist Bayern halt. Blech. So, willst du halt nicht. Knisterst du oder isst du Knäckebrot, Cornelis? Ich habe geknistert, aber das ist nicht eine Aufnahme. Ach so. Das ist nicht eine Aufnahme? Nee, weil ich mache ja einen Double-Ender hier richtig. Ach so, okay. Was ihr hört, ist nur zur Veranschaulichung und zum Preview. Ja. Dementsprechend, ich bin zufrieden mit Berlin. Ja. Abschließendes Fazit. Ich weiß jetzt, ob wir jetzt noch das Thema des Dingsy machen wollen. Was denn? Ja, der große Sommerloch-Serienabgleich. Den, ich weiß nicht, den Kollegen ist eingetragen hat, oder? Nee, ich habe den eingetragen. Ach so. Ich habe nur 2 ergänzt. Genau, ich habe den eingetragen. Erzähl mal, ich bin total raus, weil ich habe seit 3 Monaten keine Serie mehr geguckt. Ich habe die totale Lust an Serien verloren. Okay. Und es ist schmerzhaft. Okay, kurze Regel wollte ich einführen, das können wir nämlich ab und zu mal machen. Das wird nämlich so sein, dass ich halt irgendwie Ende September auf einmal nicht mehr so viel lernen muss und auf einmal mir auch mal Faulen Lenz machen kannst. Ja, und einfach mal auch einen Tag, mich einfach mal tagsüber auch mal zu Hause hinsetzen kann, wenn irgendwie das Kind in der Kita ist und so hier, wir gehen jetzt kurz mit dem kleinen Kind spazieren und dann möchte ich aber gerne 4 Stunden Serien gucken. Hast du ja auch verdient. Nein, das wird dann sozusagen ausnahmsweise immer wieder möglich sein. Das ist halt jetzt absolut nicht drin. Und deshalb wollte ich einfach mal so einen kurzen, weil auch Sommerloch ist und sonst nichts zu erzählen gibt und Serien gehen eigentlich immer ab und zu, mal kurz sprechen, was man denn so anschauen kann. Und auch da bitte ich einfach nur um Tipps und auch maximal um 2 Stück und das ist auch relativ kurz. Ich habe 2 Sachen eingetragen, Cornelius hat auch 2 Sachen eingetragen. Du dann offensichtlich nicht, dann hörst du einfach nur zu. Einfach nur, damit man mal so einen Anhaltspunkt hat, was man mal so schauen kann. Auch an Sachen, die vielleicht jenseits des eigenen Horizonts sind. Es gibt noch mal Dinge, die ich noch gucken muss. Ich muss in Akte X noch zu Ende gucken, eine Filme, glaube ich, 2 Staffeln. Ich muss Ach, das muss ich auch noch. Da der Hinweis, demnächst erscheint tatsächlich der HD Remaster. Das heißt, die haben die ganzen, auch die ersten Staffeln haben sie von Celluloid in HD abgefilmt, nochmal remastered. Das heißt, in 16:9 HD Breitbild. Die laufen aktuell auf ProSieben Max in HD. Oh, ich hasse das, wenn alte 4:3 Aufnahmen in 16:9 gemacht werden. Naja, das heißt zum Kotzen. Nein, das ist ja nicht so, dass Akte X, die haben das schon in 16:9 aufgezeichnet. Okay, alles klar. Die haben, okay. Die haben halt daraus dann halt 4:3 gemacht damals. Okay, super. Das, also so rum. Das also ist ja nicht Star Trek, wo die irgendwie, wo Paramount der nochmal 3D nachgemacht hat und hochskaliert und kaputt gemacht hat. Gut, damit kann man nur hoffen, dass der Kameramann aber auch für 16:9 das Kamerazeug gemacht hat und nicht für 4:3. Sonst so hat das Mikrofone im Cache und Quatschkram. Das gab es wohl nur einmal. In einer Szene sieht man wohl einen Kameraassistenten am Rand. Ah, okay. Aber das sieht Übrigens, tatsächlich nicht in den 4:3 Staffeln, sogar schon in den 16:9 Staffeln. Also andersrum. Ja, genau. Ja. Übrigens ab nächstes Jahr wieder X-Files neue Serie, ne? Genau, deshalb muss ich es ja auch unbedingt machen. Also ich hab das auch schon mal irgendwie halb zu Ende geguckt und ich kenne auch neuere Serien, neuere Folgen, weil ich das alles mal irgendwie früher auf ProSieben schon geguckt habe, aber ich will es nochmal komplett zu Ende gucken. Und dann muss ich die 2. Staffel Twin Peaks endlich nochmal zu Ende schauen. Ich habe Twin Peaks noch nicht angefangen, weil da auch wieder neue Folgen kommen. Fängt demnächst an, ich muss es wohl machen, ja. So, und jetzt nenne ich mal kurz 2 Sachen, auch wieder Comedy-Serien. Ich glaube, die 2. habe ich sogar schon empfohlen, deshalb fange ich da mal mit an. Die habe ich auch nur angefangen zu schauen, die kann man aber sehr gut empfehlen. Louis habt ihr schon mal gesehen, das habe ich auf jeden Fall schon mal empfohlen. Du hast das schon 30 Mal in dieser Sendung angesprochen, mit dem Auftrag, das zu gucken. Das hat, glaube ich, von uns beiden noch keiner gemacht, richtig? Comedy ist auch schwierig. Ja, es ist ja nicht so wirklich Comedy, habe ich ja erzählt. Ja. Wir verweisen auf die zahlreichen Anycast-Folgen zu diesem Thema. Maron, ja, vom Comedian Mark Maron, dreht sich um sein Leben, also auch so um so eine etwas eigenartige Fassung seines Lebens, also wirklich Sachen, also beruht halt teilweise auf wahren Begebenheiten und die dann so ein bisschen ausgeschmückt sind, natürlich mit seiner persönlichen Comedy der letzten 20, 30 Jahre, die er so an den Tag gelegt hat. Sehr zu empfehlen. Der ist auch, also er ist einfach auch in echt, so ein, wir haben auch schon mal über den Podcast von ihm geredet, WTF heißt der, ein sehr gebrochener Typ. Also vielleicht sollte man die Folge mit Barack Obama empfehlen. Genau, die ist jetzt vor ein paar Wochen. Ja, die haben sie mir angehört. Hat er Barack Obama interviewt. Das ist halt auch so ein gebrochener Typ in, ich weiß gar nicht, warte mal. Nicht Texas, glaube ich nicht, sondern, nee, New Mexico, genau. Ein in den Südstaaten, in New Mexico, in Albuquerque, aufgewachsener Comedian, übrigens lustigerweise ein Südstaaten-Jude, wie er sich selber bezeichnet. Südstaaten-Jude, okay. Davon gibt es nicht so viele. Das glaube ich. Also in Florida, aber weil sie da alle hinziehen, wenn sie alt sind. Aber ansonsten ist das so in den Südstaaten eher selten. So, das macht ihn schon mal ganz besonders. Und dann hat er halt auch lange Zeit sehr stark viel zu viele Drogen konsumiert und ist halt so ein gebrochener Typ und hat auch immer mit seiner Depression gekämpft und damit irgendwie sein Leben einigermaßen auf die Reihe zu kriegen. Was ihn aber insgesamt zu einem sehr reflektierten Menschen gemacht hat, was ich sehr schätze. Er hat immer am Anfang seines Podcasts auch immer so 10 Minuten, wo er einfach so ein bisschen erzählt aus seinem Leben und so halbwegs traurige, lustige Geschichten erzählt, die immer sehr, sehr schön anzuhören sind. Manchmal viel besser als das eigentliche Interview, das später in seinem Podcast folgt. Und darauf basierend, auch auf seinem Charakter, den ich sehr schätze, halt diese Serie, die so heißt wie er, Maron, läuft auf IFC in den USA. Das ist dieser Independent Dings Channel. Und ist sehr zu empfehlen. Hat auch eine sehr eigene Art von Humor, die, wie gesagt, ein bisschen gebrochen ist und auch sehr melancholisch daherkommt. Deshalb, Cornelius, könnte ich mir, wie bei Louis, mir auch vorstellen, dass das auch echt was für dich wäre, weil das schon anders ist. Man muss dafür mal Zeit finden. Ja. Zweite Serie. Ich habe halt nicht diese 4 Stunden, sondern muss das immer sehr vorsichtig aufteilen auf mehrere Abende und so. Lass mich 20 Minuten folgen, oder? Klassiker. Genau, 20 Minuten. Ach so, Folge. Ja, das ist auch. Mit Lachen oder ohne? Wie? Mit Lachen? Ja, kein Konservenlachen. Nein. Du bist irgendwie auch, glaube ich, so 80er, 90er Jahre geschädigt, kann das sein? Nee, Moment, ich bin geschädigt, wenn es gelacht wird. Ist egal, ob es jetzt echt ist oder nicht, aber egal, anderes Thema. Nein, kein Studio, hier Single Camera Outdoor. Ja. Gut, okay, alles klar. Mhm. So übrigens auch die andere Serie, die da heißt, da kommt bald die 3. Staffel von raus. Marin ist, glaube ich, gerade die 3. Staffel gelaufen in den USA. Und irgendwie jetzt dieses Jahr kommt noch die 3. Staffel raus von The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret. Es geht um, wie es heißt, um Todd Margaret, der gespielt wird von David Cross, den man kennt aus Arrested Development unter anderem, wo er Dr. Tobias Fünke spielt. Und auch bei, wo hat er noch mitgespielt? Bei Modern Family spielt er einen City Council Member, glaube ich. Egal, ist halt so ein einigermaßen bekannterer Schauspieler und Comedian aus den USA, der das auch, glaube ich, geschrieben hat. Weiß ich gar nicht so genau. Und es geht halt, er spielt halt Todd Margaret, der hat irgendwie so ein mittelmäßig angestellter Typ ist in so einem Unternehmen und irgendwie so auch so ein mittelmäßiger Loser-Typ und im Privatleben eigentlich so der Voll-Loser-Typ. Und der wird dadurch, dass sein Unternehmen aufgekauft wird von einem reichen, komischen Investor-Spacken, gespielt von Will Arnett, wird er dann dazu bestimmt durch einen Zufall, durch den er einfach behauptet, er könne irgendwas ganz gut, obwohl er es gar nicht kann, nämlich sich in Großbritannien auskennen, wird er zum neuen Großbritannien-Chef gemacht und muss nach Großbritannien und da das Unternehmen aufbauen mit nur einem weiteren Mitarbeiter und ist einfach der totale Vollidiot und kriegt gar nichts hin und kennt sich natürlich auch in Großbritannien gar nicht aus, verstrickt sich immer weiter in Lügengeschichten, um zu kaschieren, dass er sich damit auskennt. Erzählt zum Beispiel, dass er sein Großvater aus Liverpool kommt, so genau weiß ich es gar nicht mehr mitgekriegt. Danach irgendwie 2 Folgen muss ich das auf Eis legen, muss ich nochmal weitergucken. Und endet, so viel kann man schon verraten, am Ende der 2. Staffel damit, dass er vor Gericht steht und ihm die Todesstrafe droht. Also deshalb auch, okay. Deshalb auch The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret. Also es beginnt halt damit, dass er darüber geht und dann verbrennt er sich die Hand. Und so. Das ist eine ganz anders, Also es eskaliert halt immer mehr und es ist eine ganz, ganz andere Art von Comedy-Serie, die ich auch so noch nie wahrgenommen habe. Okay, das klingt interessant, ja. Ich habe 2, auch frisch angefangen beide nur. Also deswegen kann ich auch gar nicht so ein vollständiges Urteil geben, zumal einer auch gerade erst 4 oder 5 Folgen hat. Ja, das finde ich auch gerade schön. Genau, mit der fange ich gerade auch mal an. Das ist Mr. Robot, die wurde jetzt irgendwie sehr hochgehypt. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich finde zumindest die sehr interessant. Es geht halt um einen Hacker, der so ziemlich sozial abgekoppelt ist und eigentlich auch nur ein extrem gutes, also das heißt Hacker-Programmierer, also extrem gutes in seinem Job in der Sicherheitsfirma, aber ansonsten irgendwie nicht so viel auf die Reihe kriegt und wird halt irgendwie angesprochen von einem etwas mysteriösen Typ, gespielt von Christian Slater, also der mysteriöse Typ. Der Hauptdarsteller selber ist, glaube ich, nicht so bekannt. Dessen Namen ich jetzt gerade auch nicht im Kopf habe. Auf jeden Fall geht es halt durchaus um Hacking und um die Weltordnung, die man möglicherweise auch durch diese Macht der Informationen verändern kann. Das klingt erstmal alles ein bisschen cheesy und schon oft gesehen, ist aber sehr cool gefilmt und auch sehr vernünftig gemacht in so einem wolkenverhangenen, düsteren, kaputten New York. Also schon die Jetztzeit, aber irgendwie interessant eingefangen. Ne? Und ganz großartiger Pilot, danach so ein bisschen erstmal viel Charakter definieren und Gerede, aber ich mag halt einfach diese Atmosphäre, da so ein bisschen reinzugucken. Und es ist halt auch nicht kompletter Bullshit, sondern was sie da tun, das passt auch und die Kommandozeilenbefehle, die machen auch halbwegs Sinn. Die 2. Serie ist Halt und Catch Fire. Wenn ich mir eine Serie jetzt raussuche, dann hätte ich die jetzt auch gesehen. Ich habe es gerade auf der Liste gesehen, die hätte ich mir jetzt auch rausgesucht. Ja, die macht mir sogar noch wesentlich mehr Spaß. Das ist quasi Mad Men für Nerds will ich jetzt nicht sagen, sondern es geht letztlich um die Geschichte der frühen 80er Jahre, dass der erste PC-Klon entstanden ist, im Original bei Compaq, hier gibt es eine andere Firma und das war mir gar nicht so bewusst, dass das ja irgendwie auch eine total krasse Geschichte gewesen sein musste, einfach mal gegen IBM aufzustehen, zu sagen, Moment, wir können das auch bauen, auch ohne Copyright-Verletzung. Genau. Das ist ein Milliardenmarkt und unser wird übrigens kleiner. Das war dann ein bisschen das Ding damals bei Compaq. Und das ist extrem gut gemacht, extrem gut geschrieben. Und es ist eben nicht nur diese rein technische Geschichte, sondern es geht auch um Politik und um das Erreichen oder Nicht-Erreichen von den persönlichen Werten und Zielen und wie das Ganze mit dem Privatleben zusammenspielt. Also ziemlich gutes Drama. Ja. Hat eben ganz stark diese Madman-Geschichte, was mir persönlich nicht so gefallen hat, weil ich einfach keinen Bock hatte auf Zigarettenindustrie, Werbe, Marketing, Blödsinn. Und hier bin ich halt schon voll drin. Ich mag halt diese ganzen frühe 80er, späte 70er, alles, was wir heute nutzen, wird so vorsichtig geformt und die Geschäftsmodelle werden ausprobiert. Und allein die Ästhetik der Konferenzräume in dieser Serie sind da. Ja, das ist extrem gut ausgestattet, extrem gut gefilmt. Die Frisuren sind großartig. Mein Mitbewohner meinte allerdings, dass der Hipsterbart von dem einen Hauptdarsteller viel zu ordentlich und gepflegt gewesen ist. Er wäre damals nicht so ordentlich und gepflegt gewesen. Das ist die einzige Kritik an der Serie. Kann man sich sehr schön angucken. Cool. Wo verfügbar eigentlich? Hold and Catch Fire auf ihrer beliebten russischen Streaming-Plattform. Mhm. Oder Pro-Tipp, wenn es legal sein soll, mal ein bisschen Geld investieren mag. Also ich schaue die ganzen Serien bei iTunes USA, wo man relativ leicht drankommt, man sich Gutscheine kauft. Legal. Naja, das heißt schon legal. Ich zahle dafür. Können Sie mir ja gerne sagen, es wäre verboten, dass ich dafür zahle. Na, also es ist verstößt damit gegen die AGB, ne? Also ja, mir ist, aber es ist ja trotzdem immer noch, also es ist ja gegen kein Gesetz. Ja, und zumindest moralisch fühle ich mich dabei besser. Stopp mal. So. So hier zwischenmenschlich, ne, so Vertragsebene, können wir zueinander regeln, grundsätzlich von der Vertragsbasis ist gedeckt, was wir wollen. Ja. Und dann verhalten wir uns in dem Sinne ja schon widerrechtlich, weil wir ja zwischen uns bindendes Recht geschaffen haben, was bei AGB dann so formularmäßig funktioniert. Ja. Das ist schon so. Ja. Man verstößt nicht, wenn man so will, gegen allgemeine Rechtssätze, die alle treffen. Ja. Und macht sich vermutlich auch nicht strafbar, aber illegal wird es schon sein. Okay. Aber es ist halt doch besser für das persönliche Wohlbefinden. Man wird wahrscheinlich tatsächlich nicht eingebuchtet. Und ich gebe sogar noch Geld an die Menschen, die die Serie gemacht haben. Oder die Medien gemacht haben. Insofern fühle ich mich endlich ganz kuschelig wohl dabei. Und das ist tatsächlich recht leicht zu bewerkstelligen. Es gibt da einschlägige Seiten, auf denen man tatsächlich auch sehr zuverlässig diese Gutscheine kaufen kann. Also ich habe eine, bei der ich, glaube ich, seit 6 oder 7 Jahren einkaufe. Das zeigt auch, wie wenig dagegen jetzt vorgegangen wird. Weil dadurch das auch Geld verdient wird. Das ist auch wie bei Netflix. Genau. Die kriegen zwar massiv Druck von Hollywood, aber die wehren sich auch standhaft dagegen und sagen einfach, Leute. Ja, und es ist halt auch, glaube ich, so, dass bei den Rechteinhabern wahrscheinlich auch einfach zwei, der eine sagt, das können wir auf gar keinen Fall machen, weil wir können es nicht machen, und der direkt neben sagt, naja, aber wir haben doch irgendwie 30% unserer Umsätze auf diesem Weg. Ja, und dann macht man eben letztlich nichts. Ja. So, und am Ende, also dieses Geoblocking, das wird, glaube ich, in der EU auch demnächst, in den nächsten 10 Jahren auf der Geschichte angehören. Ja, in der EU auf jeden Fall. Das ist die Geschichte mit USA, Europarechte. Naja, aber es wird ja auch besser. Also jetzt ist dieses Jahr zum ersten Mal irgendwie Better Call Saul lief in deutscher Synchro in Echtzeit mit. Ja. Und Game of Thrones lief nach ein bisschen Gefuddel und Gehässel, glaube ich, mit 3 oder 4 Wochen Verzögerung mit. Da kann man sich kurz nochmal erinnern. Letztes Jahr lief es, glaube ich, mit einer Verzögerung von 1 bis 2 Monaten. Vor 2 Jahren lief es mit einer Verzögerung von 1 Jahr. Ja. Es tut sich was. Genau, es tut sich was. Genau. So. Ja, schöne Serien kann man sich angucken. Gerade auch relativ frische Serien noch. Und ich glaube, es ist gerade auch Platz für neue Serien erkunden, wo vieles erstmal durchgelaufen ist. Was ich irgendwann nochmal machen müsste, es gab jetzt irgendwie auf DWDL einen Artikel zu einer norwegischen Serie. Also ich würde mal irgendwann nochmal mir vornehmen, nochmal das ganzen skandinavischen, nordischen Sektor nochmal nach Serien abzugrasen. Da kriegst du wenig auf Englisch, sondern oftmals halt original mit Untertiteln. Ist oft so, viele dieser skandinavischen Serien laufen halt auf BBC 4 damals noch, als es das noch gab. Mhm. Aber dort in England halt Originalsprache mit Untertiteln konsequent. Das ist sehr gut. Ich habe vor kurzem mal Lillehammer versucht anzufangen und mich total geärgert, dass sie da abwechselnd Originalsprache, glaube ich, Norwegisch und Englisch einfach gleichermaßen ins Deutsche synchronisieren, was einfach nicht mehr funktioniert, finde ich. Das ist Quatsch. Genau. Soll das. So. Da gibt es jetzt auf DWDL, jetzt weiß ich gar nicht, wie genau die Serie heißt. Das soll irgendwie so eine Mystery-Crime-Serie sein, die ich von der Beschreibung her ganz fluffig fand. Ach, das habe ich auch gehört, warte mal. Jetzt muss ich gleich gucken, wie das genau hieß. Jetzt warten wir kurz. Auf jeden Fall gibt es da noch einen extrem großen, unentdeckten Serienmarkt, der irgendwie bei uns in Deutschland mit den paar Krimiserien in ARD und ZDF rüberschwappt, aber es da nochmal deutlich mehr gibt. Wo wir jetzt aber auch langsam den Bogen wieder zu den Niederlanden schließen könnten. Denn wenn das Wetter früher gut genug war, konnte man niederländische Programme bei uns empfangen. Ist wirklich so. Und da kommt man auch immer Derek schauen. Halt im Original mit holländischen Untertiteln. Jörg Scott aus Schweden. Mystery and Thrill in Schwedens Wäldern. Jörg Scott. Das ist die Serie, die ich gerade angesprochen habe. Es gibt halt bei DWDL gerade so ein Made in Europe Artikel. Genau, das ist halt so die Sache. Es gibt noch eine extrem große Fülle an europäischen Serien, die irgendwie unentdeckt sind. Also wenn man da nochmal sich ein bisschen Zeit investiert. Die BBC produziert ja jedes Jahr zahlreiche Miniseries, die alle gut sind. Es gibt halt irgendwie von der Harry Potter Autorin gibt es irgendwie so eine deren Buch wurde jetzt verfilmt über so eine englische Kleinstadt mit ihren Marotten und so Krempel, so eine sechsteilige Miniserie. Das habe ich irgendwie alles auf der Watchlist stehen. Also es gibt nochmal eine Menge Material. Black Mirror ist auch sehr berühmt geworden, ja, glaube ich. Vielleicht weiß nicht, ob ihr das kennt. Das so. Ist auch sehr schön. Ja. Jetzt nochmal hier zum Schluss noch Empfehlungen aus dem Chat. Vanilla Chief sagt ja. Einmal zum ersten Review with Forrest McNeil. Gleiche Teile lustig und traurig, schreibt er dazu. Und zweite Empfehlung, Steven Universe, eine Mischung angeblich aus Sailor Moon, Adventure Time und My Little Pony und viel, viel besser. Okay. Ja. Super. Also ich glaube, ich schaue mir zumindest mal Review with Forrest McNeil an, weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn My Little Pony ganz schön ist, so auf der Metaebene, ich ertrag das nicht. Hast du es denn eigentlich schon dem Nachwuchs zugeführt? Oder hältst du dich strikt davon fern? Nö, doch. Ach Quatsch, jeder. Nein, Fernsehen soll so viel geschaut werden, wie nur geht. Ja. Das macht Menschen nur besser. Ich habe auch viel Fernsehen gesehen. Hat es mir geschadet? Ja, aber du kannst, also mein englisches Sprachvermögen hat sich durch englische Serien gucken subjektiv. Ja, das sowieso. Deutlich. Das sowieso. Ich habe ich war einfach so dumm. Ich habe halt erst irgendwie, ich hatte ja Englisch LK und ich habe jetzt in der 13. Klasse oder so angefangen, Serien einfach auf Englisch zu gucken, stur. Und anfangs habe ich halt angefangen irgendwie mit Family Guy und habe das selten verstanden, obwohl das eigentlich ziemlich einfaches Englisch ist. Und Sachen, die ich nicht kannte, da habe ich auf Stopp gemacht, auf Pause und habe einfach so lange gegoogelt, bis ich wusste, was es hieß. Ja. Es hat echt wenige Monate gedauert und mein ganzes Hörverständnis und auch meine Fähigkeit, mich auszudrücken, hat sich so krass verbessert, dass hätte ich einfach 2 Jahre eher machen müssen, hätte ich ein wesentlich besseres Abitur gemacht. Ja. Es sind halt so Untersuchungen von so, gerade in Holland auch wieder, da mit dem Bogen, wo oft halt original mit Untertiteln gezeigt wird und das Sprachverständnis halt besser ist. Ja. Ja, was für ein Wunder. Wenn man sich da täglich oder fast täglich mit auseinandersetzt und immer mit in Berührung kommt, ist ja auch klar, dass es dann besser wird. Konnte ich jetzt nicht abgeschnitten, tut mir leid. Ich wollte nur das einwerfen, dass ich glaube ich erst mit 2004, erst nach dem Studium oder während des Studiums angefangen habe, englische Serien und Sendungen zu gucken. Begonnen mit Six Feet Under damals, weil es einfach nicht anders gab. Ich bin da zwar nicht mehr ganz so lernfähig gewesen und mein Sprachverständnischip ist glaube ich einfach defekt, aber trotzdem geht's. Also, wie ist man, kurze Frage, jetzt muss ich mal den Opa soll mal vom Krieg erzählen. Wie ist man denn 2004 an so Serien gekommen? Gott, wie war das? Wir hatten damals Premiere, witzigerweise, eine Zeit lang in der WG, da lief einiges. Auch relativ legal früh. Oder illegal ist Premiere? Nee, legal, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie hatten wir einen Decoder stehen und irgendwas war daran auch legal. Keine Ahnung. ich habe nicht das in Erinnerung, dass wir das illegal getan hätten. Illegal war, glaube ich, nur, dass wir diesen Decoder irgendwie da umgebaut haben und geflasht haben mit, egal. Nee, ich meine, das hat man ja immer so gemacht. Man hat sich das günstigste vielleicht Abo. Lag es daran, dass mein Bruder da auch im Callcenter gearbeitet hat, aber das könnte auch später gewesen sein. Der war auch bei Premiere mal im Callcenter hier in Göttingen. Egal, da gab es Six Feet Under und weil dann die neueren Staffeln noch nicht fertig waren, habe ich die, glaube ich, auch irgendwo gefunden im Netz, ja. Emul. Ich bin aber sehr schnell dann, wenige Jahre später schon, direkt auf iTunes US geschwenkt. Das war schon 2006, 2007 bin ich, glaube ich, umgezogen, da hatte ich es auf jeden Fall schon. Da habe ich das mit dem ersten Apple TV genutzt. Das war immer mein Ding eigentlich. Alles schön kaufen und ist alles noch im Account drin. Und viel Videotheken. Also Lost haben wir damals komplett das Videothekengrund geholt. Wie primitiv. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe auch, also das erste, was ich in Berlin gemacht habe, ich habe mir einen Videotheksausweis besorgt. Weil wenn du kein Internet hast, musst du dich irgendwie mit Medien versorgen. Und eine Videothek, die irgendwie für 1 Euro am Tag dir eine Blu-ray oder eine DVD gibt, ich habe Blu-rays geliehen, weil ich habe ein Blu-ray-Laufwerk in meinem Rechner, ja. An relativ neuwertige Filme, also im Sinne von irgendwie 3 oder 4 Monate alt, da ist die Videothek immer noch fast ungeschlagen. Zumindest für 1 Euro irgendwie einen aktuellen Kinoblockbuster zu bekommen für einen Tag. Wenn man es dann auch zurückbringt. Ja, der liegt ja auf meinem Arbeitsweg. Aber nicht vergessen, immer schön zurückspulen, die DVD. Ja. Weil sonst kostet extra. Genau. Übrigens nochmal ein Pro-Tipp für Serien schauen, weil mit dem Hörverstehen ist bei mir wirklich nicht so weit ausgeprägt. Da fehlen mir einfach Leitungen im Kopf. Aber was sehr geholfen hat und immer hilft, wenn es gar nicht geht, Englisch mit englischen Untertiteln. Ja, total genau, cool. Ja, weil das ist dann meistens auch wortgleich und nicht irgendwie so ein Quatsch, der irgendwie nicht ganz passt, sondern und es gibt zwar sehr oft noch die erweiterten Untertitel, wo sie dir noch erzählen, dass irgendjemand gerade komisch guckt. Das sind halt die dann mit aufgezeichnet werden, weil in den USA gibt es im Gegensatz, also in den USA, der Land of Liberty, gibt es die gesetzliche Vorschrift, dass die Networks 100% ihrer Programme barrierefreiheit zu gestalten haben. Das kann ja in Deutschland nicht umgesetzt werden, weil das ist ja utopisch. Ja. Nochmal kurz zur Review von Comedy Central, sagt Vanilla Chief, ist das, und ist eine Mockumentary von einer fiktiven Fernsehserie, in der dieser Forrest McNeil ein Review vom Leben durchführt. Und zwar lässt er sich unter anderem, geht es dann um das Thema Scheidung, dann lässt er sich halt von seiner Frau scheiden, weil er ja darüber berichten muss, wie denn so eine Scheidung abläuft und was da passiert. Also scheint eine ganz gute Idee. Bietet, glaube ich, Material, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Sack zu. Oder hat noch irgendjemand irgendwas? Nö. Dementsprechend. War doch nett. Ja, war nett. Ja. Ja, das. Trotz warmem Wetter und themenlosen Sendung, angenehme Sendung. Kaputten Server. Ja. Und ich komme sogar noch zeitig nach Hause, ist auch schön. Genau. Ja, ansonsten hier, bald geht auch wieder die Homepage, dann gibt es auch wieder einen Flatter-Button. Die Web-Homepage ist auch schon online. Ach, stimmt, ist ja schon wieder online. Ja, gibt es den schon längst wieder. Ja. Dann, und was sonst noch so gibt, Twitter, Facebook, Flitter, YouTube, Wetter, Amazon Wishlist. Ja. Bitcoin. Bitter. Ja. Ja, nee. Hoch. Ja, schon, aber. Ich will lecker Bitcoin-Burger essen, irgendwann mal. Weißt du, das Problem ist, ich finde meine Wallet nicht. Du musst dir ein neues anlegen. Ja, aber da sind doch Bitcoins drauf. Ah, du hast Bitcoins in deinem Wallet drin. Ja, geringfügig, aber es sind halt so vielleicht 5 Euro oder sowas. Ja, ist weg. Nee, ich finde das einfach nicht. Das ist eine versteckte Datei auf MacBook, aber. Ja, zeigt Wallet nicht an. Dat. Ja, genau. Hast du gefunden? Nein! Ja, habe ich aber gesucht. Ja. Muss irgendwo da sein. Muss. Ist aber nicht in den Ordnern, wo man, also das Internet gibt dann so verschiedene Möglichkeiten, wo die verschiedenen Versionen dieses Bitcoin-Dings dazu. Hast du das nicht neu gemacht? Nein, habe ich nicht. Muss ja irgendwo sein. Ja, genau, muss eben. Hast du schon mal beim ganzen Rechner einfach gesucht? Ja, mehrfach. Ganz auch rückwärts? Bin ich auch nicht. Ja, also ich habe alles gemacht, was geht. Hast du schon mal unterm Rechner nachgeguckt? Nee, oh. Oder ist es ja. Ja, können oft, wir uns anderes. Oft ist mein Portemonnaie auch in der Wäsche. Also. Können wir uns mal ein andermal beschäftigen. Ja, das waren Ihre sympathischen Erfolgsmenschen aus Berlin und Göttingen. Genau. Wir haben Grundrecht schon heute ihre Ohren bearbeitet. Genau, und mal so richtig schön die Verjährung gehemmt. Ja. Deshalb wünschen wir gute Nacht und vielen Dank fürs Zuhören der 60. Folge des Anycasts. Noch einen Bombensommer. Bombensommer, ja. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Oder tschüss. So ein Schwarzpulversommer. Schwarzpulversommer, am Schwarzpulvermeer. So, erzählt noch was. Ich brauche noch einen Moment, bis ich die Nationale spiele. Sorry. Och. Ja, also ich bin Schwarzmeer-Pulverflotte. Mann, das war so ein schönes, das war so schön, wie nennt sich das denn? Was? So schön ausgeleitet hier. Das war einfach so schön abmoderiert. Das war so, das ich war so schneiden. Das war Quatsch. Schneiden, so ein Unsinn. Ja. Drück mal auf den Knopf jetzt. Tschö. Tschüss.